Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu PeteCast. Das ist die Folge Nummer 10. Es geht heute um Virtual Private Networks, kurz VPN. Heute ist der 22. April 2015 und auch diesmal habe ich wieder bei den Mira. Servus, ja. Grüß dich. Herzlich willkommen. Ja, wir haben ja vor, ich glaube, 14 Tagen das letzte Mal gepodcastet. Genau, das stellt sich schon eine erschreckende Regelmäßigkeit ein, und hätte ich ja nie gerechnet. Ja, ich freue mich ja drüber, dass wir das regelmäßig machen. Und das ist schön, dass du auch immer da zur Verfügung stehst als Experte. Der Experte. Super, Spezialexperte, genau. Spezialexperte. Ach, das wollte ich mir noch in meine Bachelor reinschreiben. Ja. Siehst du, das musst du noch machen. Ja, super. Also, ich finde, super Spezialexperte wäre total klasse. Machen wir das noch. Dein Badge ist eh gerade aus, nur so zur Info. Ja. Aber du kriegst es ja gleich hin. Ja, ich bin auch heute im Phonodrom, hab mal wieder das Setup hier aufgebaut, relativ provisorisch, weil wir noch nach wie vor am Um- und Einrichten sind. Dementsprechend sieht's noch hier ein bisschen wüst aus, aber das Wichtigste ist, die Espresso-Maschine steht schon und Getränke gibt's auch schon hier und einen Tisch und Stühle und es ist auch warm und gut beleuchtet mittlerweile noch mit Standleuchten, aber wir kriegen jetzt zunächst noch die das Leuchtband an die Decke und dann ist, glaube ich, alles gut. Ja. Genau. Ja, Thema heute VPN, aber wir haben noch von der letzten Sendung, wo es um Cloud-Speicherdienste ging, haben wir noch einen Kommentar. Den wolltest du noch hier in der Sendung mal beantworten. Da war noch eine kurze Anmerkung. Genau. Noch in der ja, also wir freuen uns immer über Kommentare, konstruktiv oder lustig. Nur destruktiv ist nicht. Wenn destruktiv, dann bitte lustig. Nee, und das war auf jeden Fall ein guter Hinweis. Auch bei C-File ist tatsächlich mal ordentlich was kaputt gegangen. Eben, da gab es einen Link auf den entsprechenden Fefe-Post vom April 2014. Im Wesentlichen haben sie einfach random sehr witzig zum Weinen schlimm verkackt und haben da irgendwie im Wesentlichen so 8 Byte reingeschrieben, so, ja, wir lesen jetzt mal hier ganz dolles Random von DevViewRandom und haben das dann so statisch da reingehauen und haben dann, also wir posten den Code nochmal mit auf die, so also den Link nochmal zu dem Personal Fefe-Blog mit in den Shownotes heute. Also das ist schon hart, aber ich meine, das andere ist PHP und SQL und man kann halt drüber diskutieren, ist halt irgendwie alles so ein bisschen kaputt. Aber es wurde mittlerweile gefixt, natürlich. Problematik. Klar. Okay, aber das ist natürlich schon ein krasser Fuck-up gewesen, der da passiert. Das war schon ein übler Fuck-up, ja, definitiv. Das war so Generation Programmierer erstes Semester, oder? Naja, die haben ja was mit OpenSSL gebaut bekommen und so. Also zweites dann schon, aber auch nicht viel weiter. Nee, also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie zu Debug-Zwecken irgendwie Zeug gemacht. Gut, danach auch die Calls auf die OpenSSL-Library. Also ja, ist halt kaputt gewesen. Aber also es gibt, sowas sieht man halt andauernd. Ist halt, ja. Passiert halt bei solchen Projekten. Genau. Naja, darum ist es ganz gut, dass man mal selbst mal auch in den Code schmökelt. Genau, es ist immer in Open Source, man kann mal reingucken. Aber ist wohl keinem so richtig aufgefallen. Der Bug war doch relativ lang drin, ne? Der war ziemlich lang drin. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lang. Muss man mal bei denen im Bug-Tracker gucken. Ich weiß auch gar nicht genau, warum das hinterher aufgefallen ist. Das ist halt immer so ein Problem bei dieser Open-Source-Software. Es ist zwar schön, dass der Code quelloffen ist, aber es muss auch mal jemand reingucken. Und wenn sich halt nur jeder drauf verlässt, der sagt, ah ja, klar, ist irgendwie verfügbar und da wird schon jemand mal reingeguckt haben, der da Ahnung hat und mal durchgescrollt haben, ist halt dann da wieder an das Beispiel, dass es halt vielleicht nicht unbedingt so sein kann. Dementsprechend auch bei Open-Source-Software heißt nicht automatisch, dass es bedeutend sicherer ist. Die Möglichkeit besteht natürlich, dass Leute reingucken, aber natürlich müssen die auch reingucken und wenn sie auch was finden, natürlich auch diesen Bug dann melden beziehungsweise auch am besten beheben. Ja, ich sehe gerade halt, also diese 8 Byte, das Random in Anführungszeichen, das haben sie eben als Salt benutzt, eben für alle Passwörter und haben halt einen Salt für alles benutzt, den sie da statisch in den Code mit reingetan haben und das separat gehasht. Okay, das also ist also halt so, okay, jetzt, keine Ahnung, was das soll. kann man so machen, muss man aber nicht. Nee, kann man eigentlich auch nicht so machen. Das kann man sich dann auch sparen. Das gehört nicht zum guten Ton. Kann man sich dann ziemlich genau auch sparen. Also, ja. Gut, darum sprechen wir heute über gut abgehangene Stück Software und Technologie. Wir wollten uns heute mal über VPN unterhalten. Wir beide nutzen ja VPN, ja, Möglichkeiten für verschiedene Dinge. Ich persönlich nutze es häufig halt, wenn ich mich in Netzwerken bewege, die ich nicht kenne, sei es irgendwie Public Hotspots, Hotel oder sonst irgendwie was. Und da nutze ich halt gerne meine VPN-Verbindung zu meinem eigenen Server. Das heißt, ich tunnel sozusagen meinen ganzen Traffic dann von meinem Endgerät über das zum Beispiel Public VPN halt zu meinem Endpunkt, dem ich vertraue, und lasse es halt erst da ins Internet reinfallen, um halt mich halt von komischen Datenschnüfflern halt einfach zu schützen. Und wenn ich doch mal vielleicht irgendwo eine Verbindung benutze, die gerade nicht gesichert ist, jetzt übers Protokoll, dass halt keiner da irgendwie meine Daten abfassen kann. Genau, also es gab ja auch schon mal Schlagzeilen, dass die NSA gezielt Hotspots angreift mit diversen Programmen, und gerade da wäre es dann natürlich auch interessant, jetzt ein VPN zu benutzen. Oder eben auch einfach wegen, in Anführungszeichen, normalen Kriminellen. Also halt, wenn da jetzt Leute Hotspots betreiben, weiß man eben nicht genau, was die da mit dem Traffic tun, der da durchläuft. Und gut, man hat noch SSL drauf auf die wichtigen Sachen, aber ist halt, man muss ja nichts riskieren. Man möchte vielleicht auch jetzt nicht unbedingt, dass der Hotspot-Betreiber recordet, bei welcher Bank man da jetzt ist, wenn man sich fürs Online-Banking da einloggt. Das, naja, ist ja nicht nur, dass der Betreiber es machen kann. Es kann ja natürlich auch in offenen WLAN, kann natürlich auch jemand anders, ja, den klar, Traffic einfach, genau, ja, oder eben, wenn es ein ganz offenes WLAN ist, sowieso, ne, dann reicht es ja, wenn da einer mit seinem Airdump in der Nähe sitzt und mal eben den Traffic mitdumpt. Oder wenn es ein normales WPA-gekryptetes WLAN ist ohne Session Key, dann kann eben auch jemand anders, der den Key auch kennt, zum Beispiel. Genau, dementsprechend ist es halt wie beim offenen WLAN, das heißt, jemand kann mitsniffen, wenn er den gleichen Key hat, und es ist kein Session Key, also Standard WPA, hat er im Prinzip genauso die gleiche Möglichkeit, weil er den gleichen Key hat, auch sozusagen mitzusniffen wie halt im offenen WLAN. Genau, ja, und ich meine, das also WPA gilt ja jetzt rein von Krypto-Ansatz her als sicher, aber oder als noch ungebrochen, aber gab ja diverse andere Angriffe auf die Router in der Vergangenheit, zum Beispiel, dass man irgendwie bei einem Routerhersteller die tolle Idee hatte, doch den Default-Krypto-Key aus der, ich glaube, MAC-Adresse zu berechnen von dem Gerät. Genau. Und das dann auch noch einen Patentantrag einzureichen, wo das en Detail drin beschrieben war. Das haben natürlich findige Hacker dann erstmal rausklamüsert und sich da ein Tool gebaut, um dann anhand der MAC-Adressen die Default-Keys zu errechnen, und das war auch ganz witzig. Oder also gibt es immer wieder verschiedene Möglichkeiten, das anzugreifen. Oder hier über diese PIN. Es gibt ja, wie heißt das denn, dieser Schnell-Setup-Modus, wenn man nur so eine vierstellige PIN eingibt. Dieses, wie heißt das, WPS? Genau, WPS, oder? Das war ja auch diverse Male angreifbar irgendwie. Oder ist es immer noch, ich mach's immer einfach direkt aus, aber ja. Genau. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ja, und eben gerade dann, wenn man vielleicht auch in Ländern ist, die ausgebaute Internetüberwachung haben, beispielsweise China oder irgendwie Singapur oder Vietnam, glaube ich auch, oder eben USA oder Großbritannien oder Frankreich bald, da will man dann eigentlich auch ein VPN benutzen. Genau, natürlich auf ist es teilweise ein bisschen Einbußen der Performance, ja, klar. Aber das ansonsten ist, halt immer ist klar, genau, du hast halt diesen Krypto-Overhead sozusagen, du kapselst sozusagen deine IP-Pakete in ein Protokoll halt rein, in ein Tunnelprotokoll rein, und dann dementsprechend lässt das halt auf deinem Endpunkt halt irgendwie rausfallen. Dementsprechend macht es natürlich auch sehr viel Sinn, wenn du jetzt einen VPN-Server benutzt oder einen Endpunkt selbst betreibst, dass der natürlich auch bandbreitisch genug angebunden ist, dass du praktisch diesen Overhead, den du eh mitschleppen musst, halt nicht ganz so spürbar ist wie, keine Ahnung was. Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen VPN-Endpunkt laufen lassen, wo ich jetzt viel Traffic durch Pipe auf einem kleinen Raspberry Pi, der zu Hause an einem 1600 DSL hängt, mit einem Mbit Upload. Das wäre zum Beispiel dann eher kontraproduktiv. Ja, es macht dann einfach auch keinen Spaß. Ne? Also, aber was wo wir gerade bei den Use Cases waren für so ein VPN, zum Beispiel das Freifunk-Projekt hat ja auch lange Zeit ein VPN benutzt, um den ganzen Traffic eben in ein Land mit einer etwas fortgeschritteneren Gesetzgebung im Bereich Internet und Störerhaftung zu routen, damit man eben überhaupt so offene WLAN-Netze anbieten kann. Da wurde, glaube ich, nach Schweden geroutet. Genau, ich, ja. Genau, Schweden. Und also das wäre zum Beispiel auch ein Use Case, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, ich möchte irgendwie aus irgendwelchen Gründen keinen Freifunk, vielleicht weil die Freifunkdomäne, wo ich gerade sitze, irgendwie zu langsam ist oder weil ich keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, dann könnte man zum Beispiel auch sagen, gut, dann setze ich mir irgendwo einen Router auf, mache da ein offenes WLAN drauf und route dann oder tunnel über einen VPN den ganzen Traffic, der da in den Router reinfällt, eben in ein Land, wo die mich nicht direkt bis auf die Unterwäsche verklagen können, wenn da der Nachbar dann doch irgendwelche Torrents drüber runterlädt. Das ist eben auch ein relativ gängiger Anwendungszweck noch. Also ich denke, für Leute, die interessant VPN haben, es gibt natürlich es gibt natürlich auch VPN-Anbieter. Also das ist ganz klar, es gibt natürlich auch Leute, die nehmen dir diese Dienstleistung ab. Das heißt, wenn du jetzt keine Bock hast, so einen eigenen VPN-Server zu maintainen, dann gibt es natürlich auch VPN-Dienstleister, die da für eine wöchentliche, monatliche, jährliche Gebühr dir ja diese Services auch zur Verfügung stellen. Es gibt eine ganz coole Seite, die werde ich auch mal in den Shownotes verlinken. Heißt einfach nur vpnvergleich.net. Das ist ganz cool eigentlich, weil die haben halt so die gängigen großen VPN-Anbieter für Thema Privacy irgendwie drinstehen. Keine Ahnung, gibt es irgendwie PureVPN, ist glaube ich relativ bekannt, CyberGhost, Hide My Ass und so weiter. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen gekommen aus der Geschichte von den Fallsharern, die halt irgendwie da abgemahnt wurden. Und ich denke, dass auch viele da diese auch aus diesem Umkreis gekommen sind und bieten halt da Services an. Das ist natürlich so ein Thema ist, wenn du jetzt bei so einem VPN-Provider bist, du weißt halt nicht, wie der auskunftspflichtig gegenüber Behörden ist. Das heißt, wenn du jetzt doch irgendwie was über den Traffic jetzt, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert, sei es, weil du halt irgendwie einen öffentlichen WLAN-Hotspot hast und jemand macht halt irgendwas und du hast das, pipest es durchs VPN. Und es kommt halt bei dem Provider raus und die Sicherheitsbehörden stehen halt bei denen vor der Tür mit einem Durchsuchungsbefehl, dann könnten die unter Umständen ja auch deine Daten dann rausgeben und sagen, hey, das war Kunde 0815, der sitzt halt irgendwie in good old Germany und könnte es dann irgendwie an die befreundeten Behörden sozusagen weitergeben und dann sozusagen die auch auf die Schliche kommen. Es gibt aber auch Provider, da kannst du dich auch anonym anmelden und zum Beispiel auch mit Bitcoins zahlen. Das ist, finde ich ganz cool. In dieser Übersicht sind auch drin, was für Provider das sind. Zum Beispiel, wenn es keine US-Firma ist oder nicht was in den, bei den Five Eyes ist, ist ganz cool. Es gibt ja auch Provider, wie zum Beispiel die Freifunk nutzen, auch die in Schweden sitzen. Die sind da von der Gesetzgebung, wie du schon sagst, etwas fortschrittlicher als wir hier. Und da kannst du jetzt sozusagen auch einen Account klicken und kannst halt sozusagen dann das als Dienstleistung beziehen. Immer halt mit diesem Gefühl, dass du halt, nicht weißt, was die halt mit deinen Daten machen, wenn du jetzt keinen Provider nimmst, der halt irgendwie anonyme Anmeldungen unterstützt oder Bitcoins nimmst oder sonst irgendwas. Ja, halt, also ob man sowas jetzt braucht, das hängt auch stark vom Use Case ab. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ein VPN benutzen möchte, um irgendwie Region-Locks zu umgehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Netflix-Account habe und das US-Angebot schauen möchte, dann geht es zum Beispiel zur Zeit, dass man eben einfach ein VPN in die USA anmacht. Dann sagt Netflix, oh ja, hallo, herzlich willkommen in den USA. Wir können dir leider nur das US-Angebot zur Verfügung stellen. Dann ärgert man sich ganz stark drüber, dass man ungefähr eine doppelt so große Mediathek hat und alles in viel neuer kriegt. Ja. Und also das funktioniert im Moment noch, glaube ich, auch mit den klassischen Anbietern, aber zum Beispiel HBO, also hier große Anbieter, der hier, ich glaube, auch Game of Thrones produziert und so. Und genau. Die haben eben auch ein Streaming-Angebot, aber leider nicht in Deutschland. Jedenfalls nicht So, also mir ist es nicht bekannt, dass man es auch irgendwie in Deutschland bekommen kann. Und es gibt eben nur in beispielsweise in den USA die Möglichkeit, so ein Abo abzuschließen. Und die haben jetzt angefangen, IP-Ranges, die so VPN-Anbietern zuordnen können, abzuweisen. Also da haben dann die Leute eine echte Kündigung bekommen, weil die gesagt haben, ja, nee, wir haben mir festgestellt, irgendwie du greifst über so einen VPN-Anbieter auf uns zu und ruf doch mal an, ansonsten gibt's eine Kündigung. Genau, das stimmt, das war gerade die Tage mal drin, ich werde auch mal den Link raussuchen. Das ist natürlich so ein Problem, natürlich auch bei diesen VPN-Providern, weil die natürlich registrierte Ranges haben und dementsprechend natürlich da relativ einfach zu blocken sind. Gell? Die gucken halt einfach im RIPE-Net, was halt, keine Ahnung, CyberGhost für eine IP-Range hat oder IP-Ranges hat und dann sagen sie, okay, wir sperren einfach den ganzen Block und dann ist gut. Gell? Dann wissen die halt genau, wer per VPN drauf zukommt. Darum finde ich es ja ganz praktisch, dass man selbst einen Endpunkt betreibt, zum Beispiel irgendeinen kleinen Server halt sich irgendwo anmietet und darüber das macht, weil das ist dann relativ schwierig für diese, gerade für HBO zu sagen, oh, guck mal hier, bei diesem Server-Hoster, Server-Provider ist genau die eine Kiste oder die eine Range hier komplett mit VPN-Zugang zu. Das ist einfach für die viel, viel zu aufwendig. Lasst uns mal alle Amazon-IPs blacklisten. Ja. Genau, da machen die kein Geschäft mehr halt. Also wahrscheinlich selber kein Server mehr. Ja, wahrscheinlich sind die ja selber AWS. Genau, richtig, genau. Ihr Content Delivery Network auf einmal nicht mehr da ist. Dementsprechend macht es meiner Meinung nach Sinn, sich irgendwie so einen kleinen Server zu klicken. Und auch da bin ich ja relativ pfiffig. Es gibt ja so eine Website, die heißt lowendbox.com. Da findest du genauso, wie der Name schon sagt, so eine Lowendbox, wo du halt dann irgendwie einen VPN drauf laufen lassen kannst. Und da gibt's halt immer so, das ist somit so ein bisschen mit Block und mit Preisvergleich. Da gibt's halt irgendwie so Angebote, was halt so eine VPN, also was so eine Low-End-Box kostet. Also man bedenkt, ich habe jetzt mal geguckt bei diesen VPN-Providern. Da gibt's jetzt so einen VPN-Provider, da zahlst du pro Monat ungefähr ein Fünfer, so glaube ich, das war der gängige Tarif. Wenn du halt so ein bisschen genau, also so 5 Euro geht's halt los, nicht für ein Jahr verpflichtest, wenn du natürlich irgendwie kürzer haben willst, wird's teurer. Dann natürlich, manche bieten dann verschiedene Service-Levels an, von VPN Basic bis Super Pro und hast nicht gesehen, mit verschiedenen Bandbreiten, mit verschiedenen gleichzeitigen Connections und so weiter, weil viele VPN-Anbieter sagen halt irgendwie, du darfst halt mit einem Gerät dich irgendwie verbinden und dann kriegst du halt den kleinsten Tarif. Und wenn du halt irgendwie mehr willst, also keine Ahnung, du bist halt unterwegs und hast halt irgendwie ein Tablet und ein Telefon und möchtest halt irgendwie im Hotel beide irgendwie einbuchen, dann geht's halt bei verschiedenen schon nicht. Da gibt's natürlich andere Tricks, das Ganze nochmal irgendwie hinzukriegen, aber es ist, glaube ich, dann schon ein relativ großer Aufwand. Und jetzt mal guckst, bei diesen Low-End-Boxen, da kriegst du irgendwie so ein VPS, also so ein Virtual Private Server, also eine virtualisierte Maschine, irgendwie, keine Ahnung, mit 2 Cores, 1 Gigramm, 60 Gigabyte SSD, 1 Terabyte Bandwidth, 1 Gigabit Uplink, eine IPv4-Adresse, ja, für $4.55 im Monat. Das heißt, für einen wesentlich günstigeren Preis als bei so einem VPN-Anbieter und hast im Prinzip da so eine Kiste stehen, die halt auf der du Root hast und dann kannst du halt installieren, was du halt möchtest, gell? Und das ist natürlich relativ praktisch, da du halt dann so ein VPN-Setup einfach darauf installieren kannst und sagen kannst, hey, ich habe im Prinzip mit wenig Aufwand die gleiche Funktionalität wie bei so einem VPN-Provider. Natürlich habe ich ein bisschen mehr Maintenance, ich muss mich drum kümmern und muss es natürlich auch einrichten, aber heutzutage, denke ich mal, so ein VPN-Endpunkt einzurichten, ist, glaube ich, nicht so das große Problem. Ich denke, wir werden gleich nochmal drauf eingehen, ja, was es da für Möglichkeiten gibt. Können wir nochmal kurzen Abriss geben, was man da so machen kann. Wo man nur drauf achten muss eben, wenn man sich da jetzt so einen Server für ein VPN klickt, ist, dass man eben Support für TUN TAP hat. Also, wenn das jetzt eine Virtualisierung ist, wo man eben kein KVM hat, also wo man wirklich sich nicht selber irgendwie Einfluss auf die Kernelmodule hat, sondern wo die eben vom Provider bereitgestellt werden, da muss man eben schauen, meistens ist es bei denen so, ein TUNTAP-Kernelmodul gibt. Das schreiben die normalerweise rein. Ansonsten kann man da einmal eine Mail hinschicken. Das braucht man eben, um sinnvoll VPN machen zu können. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was TunTab ist. Ja, das sind Kernel-Module, die eine Abstraktion für ein Netzwerkinterface bereitstellen. Also sowas, die bieten dann sowas wie so ein virtuelles Netzwerkinterface. Und TUN ist eben Layer 3, also IP. Also das heißt, du kriegst eben Netzwerkinterface, da kann man IP-Pakete reinschmeißen. Und TAP ist eben Layer 2 Ethernet. Da kann man eben da wirklich mit Ethernet arbeiten. Das ist aber eigentlich nur interessant, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie hier Wake Up on LAN oder so machen möchte über VPN. Das macht man halt über Layer 2. Normalerweise für so ein normales VPN eben, da reicht das, wenn man ein TUN-Device hat, macht man eben Layer 3. Das ist dann eigentlich ausreichend für alles, was man irgendwie so tut. Genau, das ist halt so der Fall halt, dass du bei diesen Low-End-Boxen meistens dann halt nur ein Ethernet-Interface hast und dementsprechend halt kein zweites Interface hat, wo du halt diese VPN-Geschichten drüber laufen lassen kannst. Genau, also da muss man dann eben ein bisschen nachschauen. Es gibt durchaus aber eben auch in dem Preisbereich Angebote, die das eben ermöglichen, dass man dann VPN betreibt. Man sollte auch nochmal nachschauen, wie das eben ist mit dem monatlichen Traffic, der dabei ist. Der sollte natürlich irgendwie realistisch das Betreiben von so einem VPN irgendwie noch möglich machen, wenn man da nur so ein bisschen, wenn man da irgendwie nur, weiß ich nicht, 10 Gigabyte Traffic im Monat dabei hat. Ich weiß nicht, ob es mit so wenig Server gibt, aber dann ist das natürlich Quatsch. Genau, und ich sehe auch gerade, hier gibt es zum Beispiel auch OpenVZ. Das ist eben auch so eine Virtualisierungsmöglichkeit. Die gibt es teilweise auch mit TUNTAP Unterstützung. Also da muss man dann eben einfach mal je nachdem bei den Anbietern gucken. Ich habe mir vor Ewigkeiten mal auf EDIS so einen KVM geklickt. Die haben halt TUNTAP. Aber die sind auch inzwischen teurer geworden. Also da geht das eben so los mit 2 Terabyte Traffic, einem halben Gigabyte RAM. Zahlt man da 8,50 Euro pro Monat. Die erlauben aber ausdrücklich den Betrieb von einem VPN. Also es gibt eben vielleicht auch Anbieter, die das nicht möchten, die das dann in die AGBs schreiben. Aber da ist es auch jetzt ausdrücklich erlaubt, solange man das irgendwie nur für sich selbst tut und da jetzt nicht irgendwie einen Dienst bereitstellt darüber. Ja, manche Anbieter, wenn du gerade sagst, AGBs und verbieten, manche verbieten zum Beispiel auch, dass du diese Kiste als Tor, Mittel oder Endnote betreibst. Genau, das ist natürlich auch dann mal so ein Problem. Aber wie du schon sagtest, halt, wenn du jetzt da irgendwie VPN jetzt für dich und deine Family and Friends, sage ich mal, betreibst, ist das jetzt kein Problem. Wenn du natürlich jetzt irgendwie anfängst, die Dinge anzumieten, zu sagen, hey, ich bin der neue große VPN-Provider, dann werden die vielleicht ein bisschen komisch gucken. Das wird, glaube ich, auf Dauer nicht gut gehen. Ja, denen man einfach keine Lust, da ewig viel Abuse zu bearbeiten. Genau, ist halt genau. Klar. Also wenn man natürlich jetzt nicht unbedingt einen VPN-Server in Schweden haben möchte oder in den USA, gibt es natürlich auf dieser Seite auch eine Auswahl, welchen Ländern du es haben möchtest. Also gerade so für so VPN und Unblocking-Zeug bietet sich halt irgendwie doch immer Schweden an, dass du einfach den Traffic da rausfallen lässt. Dann hast du natürlich auch von der Latency ganz gut, weil Deutschland-Schweden ist halt einfach geografisch nicht so weit weg wie Deutschland-USA. Da macht es natürlich schon Sinn, dass du halt irgendwie mal guckst nach schwedischen Boxen. In USA ist natürlich der Markt für diese Boxen halt extrem viel größer. Das heißt, man merkt halt auch direkt, dass die Preise da echt am Purzeln sind. Und da auch vielleicht auch mein Tipp, das macht dann Sinn natürlich auch wieder wegen einfach der Physik der langen Leitung. Wenn du schon hier in den USA einen Server klickst, dann suchst du halt höchstens irgendwas an der Westküste aus, wenn es nicht unbedingt an der Ostküste. Da hast du auf jeden Fall noch ein paar tausend Kilometer gespart, um für deine für deine Latency. Und dementsprechend ist das eigentlich ganz cool. Also so ganz große Hotspot für diese Low-End-Boxen ist halt irgendwie Chicago. Das ist halt, da kriegst du halt echt super viele Boxen, die da rumstehen, wo du halt ja echt für ganz kleines Geld halt irgendwie dann mieten kannst. Also ich habe auch eine in den USA, die kann ich sogar mit Bitcoins zahlen, das heißt auch völlig anonym. Und da schmeißt du einfach da ein paar Bitcoins rein und dann betreiben die Kiste. Der Support ist jetzt nicht besonders gut, also das sind schon ein paar ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur eine Einmannbude, der ist da, teilweise dauert das so 2-3 Tage und ich hatte auch mal mit meiner Rechnung Probleme, haben sie mir irgendwie falsche Bitcoin-Anzahl irgendwie also wollten sie haben und dann, bis es alles mit denen geklärt war, das war extrem mühselig, weil die, keine Ahnung, vielleicht sitzt auch bloß jemand, der halt den Support nur, keine Ahnung, halbtags macht und nicht der englischen Sprache mächtig ist und auch vielleicht auch nicht des Denkens. Also ich stelle mir halt vor, dass es halt irgendjemand so ein Burger-Breter, der halt doch parallel noch den Support, wo bestimmt auch die E-Mails per Fax rauskommen oder so, die dann beantwortet. Teilweise, wie gesagt, was willst du verlangen, wenn du für so eine Box irgendwie dann $3 zahlst im Monat? Wenn jetzt, klar, Energie kostet in den USA nichts, aber wenn du jetzt mal irgendwie Betreib der Kiste halt irgendwie rechnest, auch trotz, dass die halt nur ein Gigabyte RAM hat und 60 Gigabyte Platte, ist es natürlich trotzdem, die Masse ist trotzdem, also ich glaube, da ist die Gewinnspanne nicht so hoch dran. Da kann man natürlich schon irgendwie verstehen, dass es jetzt nicht unbedingt der Premium-Support ist. Darum ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man halt so eine Kiste hat, dass man irgendwie weiß, was man tut oder man fragen kann, weil die Leute sind halt dann eher supportmäßig, bist du halt eher dann nicht so unbedingt Priorität 1. Viele machen das auch so im Mischbetrieb. Das heißt, es gibt halt da, man sieht von diesen Anbietern, die sind halt irgendwie Tochterfirmen oder Divisions von irgendwelchen großen Hostern und schreiben sozusagen ihre alte Hardware damit ab und sagen halt, komm, bevor ich jetzt die Hardware jetzt hier wegschmeiße, die ist total abgeschrieben und kostet mich nur noch Energie, die ich eh zahle oder abnehme, dann lasse ich die Leute halt einfach da noch drauf und fahre die sozusagen, bis sie nicht mehr funktioniert. Und dann schreibe ich die halt dann komplett ab und verdiene halt ein paar Kröten damit. Also das ist, glaube ich, noch so ein Recycling-Modell, was sie fahren. Und das machen die aber ziemlich gut. Also viele wollen natürlich auch locken und sagen, hey, guck mal, kriegst du für $3 erst in die Kiste und dann, wenn du merkst, ist doch nicht so schnell, dann gibt's natürlich immer in diesen Web-Interfaces, um Dinger zu konfigurieren, immer relativ präsent diesen Upgrade-Button, so nach dem Motto, hey, willst du mehr Bandbreite, mehr Speicher, mehr Platte, dann drück einfach nur hier und dann bist du schon auf der nächst besseren Kiste. Ja, wobei, wo du gerade dabei warst, dass du es eben mit Bitcoin zahlst, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Bitcoin sind weniger anonym, als man so landläufig meint. Also da können wir vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge drüber machen. Das ist halt nicht ganz einfach, Bitcoin tatsächlich anonym zu bekommen. Ja gut, es gibt ja so, also andersrum, ich habe extra eine Bitcoin-Wallet, wo ich sozusagen Bitcoins habe, die durchgeshaked sind. Das heißt, es gibt da Möglichkeiten, untereinander Bitcoins zu tauschen und da kannst du auf jeden Fall dann verschleiern, dass da halt irgendwie du der Ursprung bist dieses Bitcoins. Da gibt's also schon so Mix-Modelle. Naja, dafür habe ich halt ich habe halt eine dedizierte Wallet dafür, die jetzt auch nicht irgendwie beim Provider liegt, sondern halt bei mir auf dem Rechner. Und um halt solche Geschichten damit zu machen. Ja, halt da gab es, glaube ich, auch Angriffe drauf. Also da konnte man auch eben Angriffe drauf bauen, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass das jetzt doch irgendwie deine Wallets sind, die dann da rausfallen, wenn man das in so einen Dienst reinhaut. Das ist ja, glaube ich, im Prinzip ein Bitcoin-Konto in Anführungszeichen oder eine Wallet, wo man das dann reinschmeißt. Man kriegt es dann gestückelt und nicht genau immer auf den Betrag, aber eben so gestückelt wieder raus. Und da gab es aber eben auch Möglichkeiten, das anzugreifen. Also ich meine, das wird reichen für die normalen Use Cases, aber wenn man was wirklich Anonymes haben will in Bitcoin, ist, glaube ich, der beste Weg im Moment, das wirklich einfach zu meinen. Man wird da kein Plus mitmachen, also man wird da wahrscheinlich eher Minus mitmachen, als wenn man die kauft. Aber wenn man irgendwie zum Beispiel Zugang zu Industriestrom hat, irgendwie, weiß ich nicht, so 15 Cent pro Kilowattstunde, dann ist das mit den aktuellen ASICs so, glaube ich, vielleicht gerade plus minus null. Das war jedenfalls so, als ich es mir das letzte Mal angeguckt habe. Das Problem ist halt, gut, jetzt trifft man es ein bisschen ab, dass du halt die ASICs-Hardware, die das könnte, hat so große Lieferzeiten und die Nachfrage so groß ist, dass du quasi, wenn du es jetzt kaufst oder bestellst, dass die halt, bis sie kommen, ist schon sozusagen, sind die schon wieder sozusagen outdated. Das heißt, den Break-Even wirst du halt nicht mehr. Nee, das kriegen. Nicht. Also ich meine, du wirst quasi einmal also für die Hardware wirst du auf jeden Fall draufzahlen, aber du wirst deine Stromkosten damit abgegolten bekommen. Also, genau, das ist vielleicht genauso. Du wirst einmal die Hardware, praktisch das Geld für die Hardware verbrennen. Du kannst dich aber verabschieden, sagen, okay, habe ich gekauft, aber will ich nie wieder kriegen. Und kannst halt unter Umständen halt mit der Mining Power dann deine Stromkosten einigermaßen noch leveragen, weil die ASIC-Hardware ist ja relativ energieeffizient, muss man einfach mal so sagen. Ja gut, was dann aber trotzdem, also wenn du da so einen Ziegelstein hast, die sind dann so, sie sind so ein bisschen aus wie so ein Schuhkarton, die schlucken dann auch mal so locker 600 Watt. Das ist halt, aber natürlich, klar, dafür haben die natürlich ungeheure Hashraten. Also das ist natürlich gar nicht mehr zu schaffen irgendwie mit normaler Hardware. Aber also ich würde sagen, da aber können wir nochmal eine eigene Folge irgendwie drüber machen. Ja, klar. Das Problem ist halt, dass jetzt mittlerweile 2/3 der Bitcoins jetzt gefunden wurden. Und dementsprechend wurde jetzt nochmal die Schwierigkeit in dem Netzwerk nochmal ein Stückchen höher. Weil Netzwerk lernt ja selbst, wie viel Mining Power da ist. Und dementsprechend ist es halt momentan relativ, Difficulty ist relativ hoch und dementsprechend nicht ganz so einfach. Aber gut, mit trifft gleich wieder vom Thema ab. Also machen wir nochmal eine Frage. Punkte mal, man kann diese Server auch mit Bitcoins zahlen. Ich mache das auch teilweise einfach aus Convenient-Gründen, weil, wie wir gerade wissen, der Dollar steht jetzt gerade nicht so dolle. Ich habe halt noch irgendwo ein paar Bitcoins rumlegen und was soll ich denn damit machen, als halt so Sachen zahlen. Und nicht, dass ich jetzt auf der Hardware jetzt unbedingt illegalen Sachen vorhätte, aber weißt du, wenn du halt irgendwie dann sagen kannst, hier zahlst du einfach und dann ist gut. Meistens musst du dann auch gar nicht dann die Prüfung machen, meistens nicht nach deiner Adresse oder so. Nimmst halt irgendeinen McDonald's in Chicago und dann ist okay, gell? Weil die prüfen dann schon nach die Adresse nach Plausibilität, aber nicht, ob jetzt da unbedingt der Felix Nord wohnt oder Friedrich Nord oder weißt Die bestimmt eben einfach verpflichtet dazu. Also das ist das ist klar. Freiwillig werden die sich da auch keine Arbeit machen. Genau, also jetzt hast du ja so eine Kiste geklickt, jetzt erzähl mal was zum Thema VPN oder wie du es denn betreibst. Genau, ja, also ich habe da diverse Kisten und ich benutze eigentlich ausschließlich OpenVPN. Das ist eine relativ verbreitete VPN-Lösung, eben Open Source. Und damit kann man eben Bridging, also Layer 2 Bridging machen oder eben ein Layer 3 Routing. Und da ist es eben so, man hat ganz klassisch einen VPN-Server, eben der als Endpunkt dient und kann da eben Clients einhängen. Vielleicht mal ganz kurz, warum Layer 2 und Layer 3? Also, wie du schon sagtest, du kannst halt Bridging betreiben oder Routing, das heißt, du kannst sozusagen zwei unabhängige Netzwerke über ein VPN sozusagen miteinander verbinden. Genau, das kann man zum Beispiel tun, richtig. Also das wäre dann, wie gesagt, wie wenn man wirklich ein Kabel liegen hätte, so für Bridging, ne? Genau, also das muss man vielleicht den Leuten erklären. Wie wirklich ein virtuelles Kabel. Wenn man eben Layer 3 routet, dann hat man im Wesentlichen, dann ist der VPN-Server ist quasi auch Router. Also der kriegt die Pakete und schmeißt sie dann entsprechend zu dem entsprechenden Client rein. Also der kriegt dann nur IP-Pakete und kein Ethernet. Genau. Das ist vielleicht ja noch ganz interessant. Und eben das ist einfach so serverbasiert. Also man hat eben einen Server und auf seinen Endgeräten dann Clients. Es gibt eigentlich für so ziemlich alles irgendwie Clients, also von irgendwelcher Embedded-Hardware, irgendwelchen Embedded-Systemen hier, QNX, BSD, Linux, Windows, Mac, die ganzen Mobiltelefon OS, die können das, glaube ich, auch alle. Also Android kann es auf jeden Fall. Windows bin ich mir nicht sicher, aber gut, das vernachlässigen wir mal. Beim iPhone bin ich mir auch relativ sicher, dass es da auch die Möglichkeit gibt, ein OpenVPN-Netz einzubinden. Man kann eben über UDP oder über TCP ein VPN aufbauen. Normalerweise macht man das über UDP, ist halt schneller. Und es kann aber Sinn machen, das über TCP zu machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hinter irgendwelchen komischen Firewalls sitzt, manche Unis machen das, die lassen keinen VPN-Landen raus aus dem Uninetz. Und dann kann man aber eben auf Port 443 mit TCP rausgehen und dann sieht das für die Firewall, also wenn man jetzt nicht die High-End-Firewall hat, dann denkt die, okay, hier irgendwie TCP-Traffic, Port 443, alles klar, das muss TLS sein. Und guckt das nicht weiter an. Man kann auch auf einem Server ohne Probleme mehrere OpenVPN-Server-Instanzen laufen lassen. Also Das mache ich immer ganz gerne. Ich mache mir dann eben einfach mal auf so ein paar Ports irgendwie ein paar Ports auf und habe eben so Fallback-Ports, wenn eben irgendwie doch der normale UDP-Transport nicht klappt, dass ich dann eben mal gucke, aha, komme ich vielleicht auf TCP irgendwie raus und ja. Zu konfigurieren ist das eigentlich relativ einfach. Also Client und Server Binary sind eben unter Linux dasselbe. Die konfiguriert man nur anders. Da schreibt man eben einfach im Wesentlichen in die Config-Datei rein, ja, du bist jetzt ein Server und benutzt doch mal bitte dieses Authentifizierungsverfahren und diese Krypto und nur diese TLS-Cipher, Sui zum Beispiel. Eben, da gibt es tausende Anleitungen und How-Tos zu im Netz. Das kann man sich selbst raussuchen. Also das ist jetzt Quatsch, das jetzt hier vorzuleiern. Das ist nicht besonders schwierig. Im Wesentlichen legt man einfach irgendwo so eine Konfigurationsdatei hin und schreibt da Zeug rein. Was noch ganz interessant ist, ist allerdings, das vernünftig auch einzurichten. Also in Tutorials ist es ja meistens, dann geben die einem irgendwie eine Cipher vor und sagen, ja, benutzt das mal und gehen nicht so wirklich auf die Sicherheitseinstellungen vor. Es gibt auf der Community-Website von OpenVPN gibt es noch so einen Hardening-Tutorial. Ich schaue da mal gerade rein, so ein paar Best Practices. Da steht jetzt nichts besonders Weltbewegendes drin, aber einfach vielleicht Sachen, wo man vielleicht nicht dran denkt, dass man zum Beispiel für die TLS-Verbindung eine bestimmte, also sichere Cipher-Suites nur zulässt, am besten einfach eine pinnt. Also gut, vielleicht von vorne, ich meine, vielleicht habe ich jetzt Leute verwirrt, auf einmal spricht er von TLS irgendwie beim VPN. OpenVPN funktioniert so, dass der über UDP noch so einen Reliability-Layer drüber gelegt hat. Das ist einfach, damit er nicht irgendwie, wenn mein Paket weg ist, damit man das dann bemerkt, also und es dann nochmal sendet eben. Also damit man sowas Ähnliches wie TCP hat für den Verbindungsaufbau. Ansonsten klappt die Krypto eben nicht. Wenn da auf einmal irgendwie ein Paket fehlt, ist halt blöd. Genau, das ist halt das Problem, wenn du bei das per TCP machst und dann irgendwie ein Paket fliegt dir weg, dann ist deine Krypto nicht mehr gültig. Und wenn du es genau. Und dementsprechend ist es praktisch eher auf so Fault Tolerance halt gemacht, Genau, dass du dann haben sie halt quasi dann einfach noch auf diesen so ein Layer drüber gelegt, eben damit sie sicher gehen können, dass alles, was sie da reinschmeißen, auch ankommt beim Ziel. Und dann wird über SSL und TLS wird eben ein Key verhandelt. Und danach geht er in den normalen Modus rein und kryptet es eben mit der in OpenVPN festgelegten Cipher. Mit diesem Session Key sozusagen und der Rekeyed auch zwischendurch. Und aber eben am Anfang für diesen Key Exchange möchte man natürlich auch eine sichere oder eine halbwegs sichere Cipher haben, weil wenn das halt schon kaputt ist, wenn man das beobachten kann, kann man auch den Rest brechen. Deswegen sollte man das vergisst man gerne, das sollte man eben noch pinnen, also da am besten halbwegs vernünftige Cipher nehmen. Und was haben Sie hier als Recommendation? Ja, also hier steht eben, dass man kein DS benutzen soll. Gut, das sollte jedem klar sein. Especially not single DS. Ja, es ist halt kaputt. Genau. DES, ne Ja, DS, genau, richtig. DS. Nicht, dass die Leute jetzt irritiert sind. Ja, also irgendwie TLS, DAE, RSA mit IS, GCM zum Beispiel. Kann man benutzen und ja, muss man sich mal auf der Webseite anschauen. Da gibt es eben ein paar Cypher-Suites, die eben vorschlagen. Genau, und eben für die eigentlichen Transport kann man eben auch verschiedene Cypher-Suites nehmen. Also die haben ja Blowfish, CBC, verschiedene ABS, IS, CBC-Cypher, also IS 256 CBC zum Beispiel. Das wäre so, was ich vielleicht Das wird nehmen man würde. heutzutage so Ja. nehmen, gell? Das ist so der, ja, genau, das ist wirklich so das Haushaltsmittel für das Ganze, Genau, oder? das ist wahrscheinlich nicht kaputt, hoffe ich mal. Gut, man kann eben auch über verschiedene Wege authentifizieren. Also man kann über ein Shared Secret authentifizieren. Da gibt man dann jedem, der an dem VPN teilnehmen möchte, eben einfach so, also jedem Client dann einfach so ein Binary Blob quasi als Secret. Genau, das müssen die sich praktisch in ihr Endgerät dann irgendwie reinladen, genau, als Zertifikat, und dann im Prinzip klicken sie dann nur drauf und sind dann automatisch dann sozusagen drin, ohne dass sie da jetzt irgendwie ein Passwort oder sonst irgendwas eingeben müssen. Ja, aber das ist halt unflexibel. Also man kann dann halt nicht ein spezifisches Gerät wieder aus dem Netz schmeißen zum Beispiel. Und wenn das einmal abhanden gekommen ist, dann ist halt das ganze VPN kompromittiert. Das ist halt blöd. Dann gibt es eben die Möglichkeit über Username-Passwort. Kann ich eigentlich nicht so viel zu sagen, weil habe ich ehrlich gesagt in einem VPN noch nie so eingerichtet. Also ist, weiß ich nicht, ist in meinen Augen für den meisten Use Case Quatsch, weil es gibt eben auch die Möglichkeit, das über Zertifikate zu authentifizieren. Und das finde ich wesentlich interessanter. Da kann man dann eben einfach selber mit EasyRSA klickt, kann man, also es ist so eine Skriptsammlung, um halt einfach CAs zu verwalten. Die gibt es gepackaged. Ich weiß nicht, ob die bei Ubuntu, bei OpenSSL dabei ist. Ansonsten mal AppCache, sind, glaube ich, dabei. EasyRSA. Ja. Das ist eben einfach ein Ordner, da liegen schon so ein paar Skripte drin. Und eben eine Config-File. In die Config-File, da setzt man so ein paar Variablen und dann kann man eben sagen, hier Bild CA und Bild DH, also Diffie-Hellman. Also das macht einem wirklich das Verwalten von den Zertifikaten sehr einfach. Da kann man dann wirklich so eine CA bauen, wo man dem OpenVPN nur sagt, guck mal, an der Stelle liegt deine CA. Da liegt eben das Zertifikat oder die CA, womit alle deine Client-Zertifikate gesigned sind. Und an der Stelle liegt deine CLR, deine CL, Certificate Revocation List, also die Liste, wo eben die ungültigen Zertifikate drinstehen. Und dann kann man eben auch Zertifikate wieder entfernen. Und kann die Zertifikate, auch wenn man möchte, nochmal mit einem Passwort schützen. Also selbst wenn einem dann einer das Handy klaut und da ein Zertifikat drauf ist, kann der dann nicht unbedingt das VPN unautorisiert zugreifen, wenn er eben nicht noch das passende Kennwort kennt. Das macht es natürlich von der Userverwaltung etwas einfacher. Ja, das heißt, du hast dann typischerweise erstellst du dann für jeden User oder für jedes Gerät, je nachdem, was für ein Use Case du hast, so ein Zertifikat mit einem Passwort. Und dann hast du halt genau diese Thematik, dass du sagen kannst, okay, keine Ahnung, von deiner Mutter, das iPhone hat halt irgendwie das Zertifikat mit dem Passwort 1234 und jetzt das Ding jetzt verloren hat, dann weißt du, alles klar, du sperrst halt genau dieses eine Zertifikat oder setzt es auf die Blacklist und dann ist gut. Genau, also das bietet nochmal ein bisschen mehr Flexibilität und das ist eigentlich, glaube ich, auch so das Empfohlene, was man so tun sollte. Also das, ich meine, am Anfang mag einem das ein bisschen kompliziert alles vorkommen mit dem CA erstellen und sowas, aber eben da gibt's relativ viele Tutorials zu. Man muss sich jetzt auch nicht direkt, also ich würde das nicht direkt über das mit OpenSSL machen, sondern eben wirklich mit diesem EasyRSA und damit geht's dann echt. Also das kriegt man ganz gut hin, wenn man ein halbwegs vernünftiges How-To hat. Also ich denke, so die gängigen Sachen für den Ubuntu-Server gibt es echt wie Sand am Meer. Ich glaube, wir verlinken einfach mal dieses EasyRSA, das ist echt ein cooles Toolkit, wo du wirklich dann auch als Laie das relativ einfach hinkriegst. Also anders quasi nicht. Muss einfach nur wissen. Genau. Man muss einfach wissen halt, man muss halt sich sozusagen so eine Authority halt erstellen und dann halt da die sozusagen die ganzen Daten da eintragen, wenn man die Authority erstmal erstellt hat, dann ist man schon aus dem Gröbsten raus sozusagen und dann kann man halt dann anfangen, die Zertifikate für die ganzen Endgeräte oder für die User zu erstellen. Das ist relativ einfach. Genau. Es gibt, glaube ich, sogar für OpenVPN da so ein Frontend zur Verwaltung. Ja? Oh, keine Ahnung. Habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgesucht. Das ist eigentlich relativ cool, ist, glaube ich, aber auch kostenpflichtig, wenn du mehr als 3 oder so oder 5 Benutzer hast. Weil OpenVPN ist ja mittlerweile ja nicht nur ein Community-Projekt, also ist mittlerweile schon etwas länger, sondern es ist ja auch richtig eine Firma hinten dran, die halt genau das anbietet. Und es gibt halt da so ein paar Features aus diesem OpenVPN, die, also gerade was so Enterprise-verwaltungsmäßig halt irgendwie ihre Stärken hat, wie du schon sagtest, irgendwie die User-Verwaltung und so weiter. Das sind dann alles dann mittlerweile, glaube ich, auch sogar kostenpflichtige Features, die du halt dann irgendwie dann dir da einkaufen kannst. Ja, wobei eben nochmal, nur um das klarzustellen, also die Community-Edition, die ist schon auch Open Source. Also das ist kein Binary Blob, den man irgendwie aus dubiosen Quellen bekommt, sondern kann man sich auch selbst bauen. Genau. Und diese Frontend ist sozusagen so eine, die Dienstleistung, was sie dir mit anbieten, so, um halt, dass du das alles noch schöner machst. Oder wenn du zum Beispiel jetzt ein Hersteller bist von irgendwelchen VPN-Gateways oder was auch immer und sagst, hey, ich will halt irgendwie eine supportete Lösung von euch haben, die ich in mein Gerät einbaue, dann kannst du halt als Hersteller hingehen und sagen, ey, komm, ich brauche da mal hier Lösung. Und dann sagen die hier, kostet das und das. Und dann baust du das halt einfach damit in dein Gerät rein, was du halt irgendwie weiter vermarkten willst zum Beispiel. Ja, genau. Also, aber ich meine jetzt für den Privatnutzer lohnt sich's wahrscheinlich nicht. Also nein, das lohnt sich nicht, natürlich nicht. Aber man muss halt einfach mal diesen Schmerz durchgehen mit diesen CA erstellen. Das ist natürlich auch mit diesem kostenpflichtigen Paket natürlich relativ hübsch. Okay. Da kannst du dich irgendwie so durchklicken, kriegst du eine Webseite und kannst dann einfach dann alles erstellen und kannst dann auch, so siehst du genau grafisch dann alles, wer sich wann, wie oft und wenn du, keine Ahnung, kannst du revoken machen und tun. Das ist ganz cool gemacht, aber wie gesagt, für jetzt irgendwie 5 User zu verwalten, ist es echt zu viel Overload. Da machst du dir, wie gesagt, einmal dieses, gehst du halt durch dieses Tutorial durch, erstellst deine Zertifikate und bei 5 Stück kannst du die einfach so benennen wie die Geräte oder wie der User und dann hast du über die Verwaltung auch durch, gell? Ja, das ist eigentlich relativ ich würde mal sagen, wir verlinken hinterher noch in den Shownotes irgendwie ein vernünftiges Tutorial. Wenn ich da nichts Vernünftiges finde, dann mache ich eben schnell eins. Das ist nicht so viel, was man da machen muss. Ja. Du machst es ja gefühlt 30 Mal am Tag, ja. Du weißt ja genau, was du kannst einfach deine Bash-History kopieren, wenn gut ist. Das lieber nicht. Aber ich finde es auch sehr interessant. Okay, na gut, was auch immer. Genau. Ja. Genau. Okay, ja gut, aber es gibt ja eben jetzt nicht nur OpenVPN, auch wenn es eben die von mir jetzt empfohlene Lösung wäre, sondern es gibt eben auch noch also die heute vorgestellten Lösungen IPsec und Tink. Also es gibt natürlich noch mehr, aber man muss sich ja eben auf ein paar Lösungen beschränken. IPsec ist noch ganz interessant, weil das in Anführungszeichen auf IP-Level arbeitet. Also das macht kein TCP oder UDP, sondern das schickt eben IP und kapselt quasi die IP-Frames in einem IPsec-Paket. Also schreibt da quasi noch einen Header vor und ein bisschen Info, so Krypto-Zeug und so. Das ist ganz interessant, eben auch für Firewall-Piercing, die viele erkennen es da nicht, also blocken das nicht sauber und da kommt man schon mal undetected durch Firewalls durch mit. Es ist eben auch Layer 2, nee, gar nicht, Layer 3 normalerweise, IPsec, also kann eben auf IP-Ebene klar, wenn man eben ein IP-Paket in so ein IPsec-Paket reintut, ist natürlich IP-Ebene, kann man damit ein Netzwerk bauen. Man kann halt auch Layer 2, also eben wieder auf Ethernet-Ebene bridgen, indem man da noch das Layer 2-Tunneling-Protokoll reintut. Also das ist wohl ein relativ gängiges Setup, so ein IPsec zu nehmen und da rein so ein L2TP zu packen, aber gut, das werden die wenigsten Home-Anwender jetzt brauchen. Man kann über ein Pre-Shared-Key oder über ein Zertifikat authentifizieren. Ich glaube auch über Username-Passwort. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. Ich habe geguckt. Vielleicht wissen das ja unsere Zuhörer dann besser. Ich glaube nicht. Ich habe auch mit IPsec relativ wenig Erfahrung, also außer aus Businesslösungen. Ja, genau. Also selber auf einem Server selbst, ich benutze eben immer einfach OpenVPN. Ich hatte noch keinen Case, wo ich jetzt wirklich IPsec unbedingt brauchte. Ja gut, aber also vielleicht, wissen wir nicht, vielleicht geht es auch mit Username Passwort, aber auf jeden Fall geht es über einen Pre-Shared Key oder über ein Zertifikat. Und eben, es gibt verschiedene Implementierungen, relativ viel kommerzielles Zeug macht IPsec. Die Cisco-Lösungen können IPsec. Es gibt auch Open-Source-Lösungen. Zum Beispiel Visa, Swan, irgendwas? Genau, Strong Swan ist, glaube ich, so das bekannteste, die bekannteste Lösung für IPsec unter Linux-Varianten. Das ist eigentlich eine relativ coole Software, die ist super dokumentiert. Also es ist echt gut abgehangen. Das heißt, man kommt da relativ schnell damit auch zurecht. Ja, gut. Das sei nur noch mal erwähnt gewesen, weil man das jetzt in der Wirtschaft doch noch öfter sieht. Also in der Industrie wird relativ viel IPsec benutzt. Man kann das auch statt IP tatsächlich benutzen. Also man kann, wenn man jetzt ein Kabelnetzwerk hat, eben statt IP IPsec sprechen. Das geht auch. Das ist schon wieder ein bisschen interessanter dann. Gut, es gibt aber jede Menge Kritik an dem IPsec-Protokoll. Eben das Wichtigste in der Hinsicht ist ein Paper von Bruce Schneier und Niels Ferguson. Bruce Schneier ist ja kein Unbekannter, muss ich sagen. Ja. A Cryptographic Evolution of Evaluation of IPsec. Und die haben da eben so einiges mal reingeschrieben, eben einfach an vielen Stellen. Also zusammengefasst ist so die Kritik, ja, die haben es einfach unnötig kompliziert gemacht und das ist höchstwahrscheinlich, dass da an vielen Stellen was kaputt ist. Einfach, weil es einfach total kompliziert und nicht ganz so trivial gebaut ist, die ganze Krypto dahinter. Also ich würde dem persönlich nicht unbedingt vertrauen. Gut, die nächste Lösung, die wir noch vorstellen wollten, ist Tink. Das sticht so ein bisschen raus, weil das eigentlich mehr so ein Meshing, eine Meshing-Lösung ist. Also das ist kein klassisches VPN, eben wo man einen Server und einen Client hat, sondern man hat quasi einfach überall Clients. Und wir verlinken die Webseite auch nochmal gleich. Das Protokoll. Das heißt, wie unterscheidet sich das jetzt? Also das heißt, du hast bleiben wir mal mit diesem Familienbeispiel, du hast jetzt irgendwie, möchtest halt irgendwie deine 5 Leute da irgendwie in ein VPN reinkriegen, um halt, was weiß ich, jetzt irgendwie Netflix in den USA zu nutzen. Das heißt, gegenüber zu OpenVPN und IPsec, ist es dann so dezentrales VPN oder wie muss man genau, das vorstellen? Genau, also du gibst einem Tink-Node eine Liste mit anderen Nodes und da probiert er sich dann zu connecten. Und mesht durch. Das heißt, die anderen Nodes, die meshen dann auch schon weiter. Also du musst jetzt nicht in deinem Tink-Node alle Nodes kennen, aber du musst eben ein paar kennen, wovon du dann mindestens einen erreichen können musst. Und das heißt, in der Praxis gesprochen ist, ich hatte jetzt zum Beispiel auf meinem Endgerät, hätte ich jetzt den Node eingetragen, meine Low-End-Box hier, mein VPS-Server oder was? Wenn du das mit so einem zentralisierten Layout machen möchtest, ja. Man kann aber eben auch alle anderen Clients eintragen, und also alle anderen, die mit in dieser in diesem virtuellen Netzwerk hängen sollen. Und das hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Smartphone im Tink laufen habe oder mein Laptop und mein Desktop-Rechner und ich möchte jetzt was von dem Laptop auf den Desktop schicken, dann geht das nicht über den Server, wenn die direkt untereinander noch einen Tunnel aufbauen können. Also wenn die sich sehen gegenseitig, wenn die die entsprechende Adresse mit in der Konfiguration stehen haben. Das hat eben den Vorteil, dass ich da nicht meinen ganzen Traffic einmal rauslade, irgendwo in die USA zu meinem Server und dann wieder zurücklade zu meinem anderen Client, sondern die können dann direkt miteinander sprechen. Also das ist eben ganz, ganz sinnvoll, zum Beispiel, wenn man einfach ein VPN haben möchte, um, keine Ahnung, Backups zu machen oder irgendwie um Daten zwischen eigenen Geräten hin und her zu schieben, wenn man dann ein paar Geräte in unsicheren Netzen hängen hat irgendwie. Dafür ist das ganz gut. Also da trägt man quasi einfach jeden anderen sichtbaren Knoten von dem Gerät ein und Tink connectet dann direkt dahin, ohne eben wie bei OpenVPN den Umweg zu nehmen und einmal über den Server zu routen. Das eben ja, wie gesagt, das hat eben auch Freifunk benutzt, inzwischen glaube ich nicht mehr. Aber das haben die zum Beispiel auch benutzt als VPN-Lösung. Okay, das heißt, wo fällt denn eigentlich da mein Traffic raus? Wenn ich jetzt Beispiel, jetzt, ich habe jetzt meine 5 Geräte und connecte mich jetzt damit und sage jetzt, ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, www.irgendwas.com erreichen. Connectet er automatisch dann von meinem Endgerät dann zu irgendwas.com oder geht er dann zwangsweise über das Tink-Netzwerk und sucht sich sozusagen eines der anderen 5 Endgeräte, die halt dann Zugriff zum Internet haben oder wie wird das dann geprüft? Das kann man zum Beispiel über die Routen machen. Du siehst dann eben einfach ein Netz mit, weiß ich nicht, 10.8.0.0/24 ein Netz. Und sagst dann, das Endgerät, wo jetzt mein Traffic rausfallen soll, das ist dann eben mein Default-Gateway. Das ist einfach, also das kann man dann, da muss natürlich das, der Endpunkt, wo man raus möchte, der muss natürlich auch routen können. Also das muss man da konfiguriert haben. Da muss man dann schon Routing eingeschaltet haben. Sonst wird er sagen, gut, ich kriege hier irgendwie auf dem Netzwerk-Interface irgendwie einen Request für, weiß ich nicht, DNS-Request für 8888. Aber kann ich nichts mit anfangen, weil, keine Ahnung, ich route hier nicht. Aber wenn man jetzt eben deinen Use Case hätte und sagt, gut, ich habe ja einen Rechner meinetwegen in Deutschland irgendwie einen Server oder irgendwas, was viel Bandbreite hat und einen Rechner in den USA. Und ich möchte jetzt zum Beispiel gerade nicht in die USA routen. Den benutze ich zum Beispiel, um irgendwie Region Lock zu umgehen, sondern ich möchte jetzt einfach so irgendwie aus dem unsicheren Netzwerk rausrouten. Dann könnte ich eben einfach den Rechner als Gateway konfigurieren, der eben in Deutschland als Exit-Node quasi dienen soll. Also da würde ich dann sagen, route bitte mal den ganzen Traffic über diese IP. Und wie ist es einzurichten? Gibt es dafür Clients auf den Endgeräten? Oder ja, wie genau. Also es gibt quasi ja nur einen Client. Das ist ja eben kein Funktionalitätsunterschied zwischen Server und Client. Und es gibt, glaube ich, auf der Webseite Beispiele. Ja, da auf der Webseite unter Example Setups sieht man diverse Beispiele. Da gibt es dann auch noch ein kleines Tutorial, wie man mit Bridge Control eine Linux Bridge erstellt. Man kann eben auch tatsächlich ein Netzwerk bridgen, also auf Ethernet-Ebene. So, und ja, und darunter, genau, darunter ist eben so ein Beispiel für so eine Tink Konfigurationsdatei. Da, eigentlich macht man da gar nicht so viel. Man trägt da eben irgendwie einen Segmentenname ein, einen Modus, eben ob das geswitcht oder ich weiß gar nicht, was sie da sonst unterstützen an Modi. Eben meinetwegen geswitcht ist und das war's eigentlich. Also da muss man mal schauen, da gibt's auch viele Tutorials. Das ist nicht so schwierig. Wie kriege ich jetzt irgendwie da meinen Client, also mein iOS- oder Android-Gerät da jetzt mit rein? Wie mache ich das? Puh. Bei iOS, keine Ahnung. Ich weiß, dass man Tink cross-compilen kann für ARM. Ich weiß aber nicht, ob es da eine GUI für gibt. Also es kann sein, dass es gibt eine Tink-GUI. Ich weiß eben nicht genau, wie allgemein, also da muss man wahrscheinlich schon noch ein bisschen basteln. Genau, gibt's sogar im Android-Store. Och nö, das sieht relativ benutzbar aus. Ja, also es gibt im Android-Store gibt's so eine Tink-GUI. Okay, ich glaube, die verlinkt man am besten mal, sonst fällt mir das alles nicht. Ich kann jetzt dazu der Stabilität und so nichts sagen, eben weil ich auf meinem Mobilgerät nicht benutze, eben OpenVPN. Ich kenne Tink jetzt nur hier aus dem Chaos-VPN. Das ist auch Tink. Und nicht nur, oder? Das ist Chaos-VPN und DN42 ist ja noch andere. Also ich weiß, das ist auf jeden Fall, oder? Über Tink, dass man reinkommt. Also das Chaos-VPN oder DN42 bietet ja verschiedene Netzwerktechnologien an. Also da ist zum Beispiel ich glaube OpenVPN, Tink und IPsec wird irgendwie angeboten. Ach ja. Und es gibt halt noch irgendwie so ein Routing-Protokoll, was sie da im Einsatz haben, irgendwie GRE, was ursprünglich mal bei das kennt man ja normal aus der Cisco-Welt, GRE, und das nutzt sozusagen dann für die ganzen Point-to-Point-Links wird das Ganze gemacht und das Ganze ist halt in diesem DN42 halt irgendwie gekapselt oder drin. Das können wir auch mal verlinken. Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Ansatz für Vernetzung von, ja, für dezentrale Vernetzung von Hackerspaces zum Beispiel ist es hauptsächlich eingesetzt worden. Mm. Ja, aber das, ich glaube, da ist leider gar nicht mehr so viel irgendwie, was da drüber läuft, oder? Also bei uns in Aachen machen wir da leider nicht viel mit irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir unser internes Netz da reingebridged haben. Kann sein, dass das gar nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass über DN42 teilweise im CCC-Umfeld das Chaos-Phone drüber läuft. Das heißt, dass die Hackerspaces untereinander mit dem vom POC sozusagen dann die Dienstleistungen anbieten können und dann halt sozusagen die Endgeräte zu registrieren und untereinander halt auch dann als Telefonie zu benutzen. Ja, dann haben wir da noch ein bisschen Aufholbedarf. Müssen wir auch mal nach dann einrichten, ne? Genau, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Das können wir mal verlinken. Mhm. Also DN42 und Chaos VPN ist halt hier irgendwie so ein Ansatz für dezentrales VPN. Das ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Wie gesagt, wir nutzen auch halt Tink und Ja, das ist da genau. ganz gut. Ja, Tink ist jetzt schon so ein bisschen die fortgeschrittenere Lösung. Also das ist jetzt natürlich ein total anderer Use Case auch, aber wenn man eben was Einfaches haben möchte, so ein klassisches VPN, würde ich eben OpenVPN empfehlen. Wenn man sich dafür interessiert und mal so ein bisschen rumbasteln möchte und eben vielleicht einfach so auf jeden Server, den man irgendwo mal hat, so ein VPN draufschmeißen möchte, vielleicht weiß ich nicht, für Remote-Desktop zum Beispiel auch. Man möchte jetzt nicht irgendwie ein Remote-Desktop-Interface irgendwie offen im Netz hängen haben oder so, dass man das dann eben durch das Tink nur zur Verfügung stellt und irgendwie für sowas ist das halt ganz toll. Aber das ist schon ein bisschen mehr gebastelt eben. Man muss dann auch selber schauen, dass man das Routing richtig konfiguriert und also die richtigen Routen dann einträgt auf dem Server und gegebenenfalls will man eben noch NATen dann raus. Achso, ja genau, das muss man, glaube ich, bei OpenVPN auch machen. Man muss halt selber eben die IP-Tables-Regel noch setzen, um eben zu NATen. Also NAT zu ermöglichen, genau. Also, dass du praktisch aus deinem Interface rauskommst in sozusagen in ein anderes Netz oder in das Internet sozusagen. Ja, genau. Also einfach, dass wenn man jetzt, wenn der Traffic aus dem VPN rausfällt, wieder ins normale Internet, dass man bei den IP-Paketen eben als Sender den VPN-Server einträgt und nicht die interne IP von dem Gerät, was im VPN hängt, weil da kann ja keiner darauf antworten. Wenn ich jetzt mit einer 10.0.8.0 irgendwas IP irgendwo ein Request, dann kommt nichts zurück. Ja. Genau. Aus dem privaten IP-Bereich, ich erkläre es immer so, dann kommt halt jetzt dieses IP-Paket sozusagen ans Gateway dran gekrochen und sagt, hallo, ich bin halt hier irgendwie 10.8. Schlag mich irgendwas tot. Und dann sagt er, wo willst du denn hin? Ja, da und da hin. Dann sagt er, du bist irgendwie hier falsch, weil da braucht man erstmal NAT, dass man halt du sozusagen erscheinst wie das Interface an dem Gerät, an dem Server zum Beispiel, der da jetzt irgendwie rausfliegen möchte. Ja, ich glaube relativ viel. Also vernünftig konfigurierter Router, der wird das auch einfach droppen, wenn er irgendwo interne Pakete sieht mit interner IP irgendwo so ein Backbone. Ich glaube nicht, dass das irgendwie weitergeroutet wird irgendwo hin. Also der wird einfach sagen, keine Ahnung, kenne ich nicht, weg. Ja. Genau, droppen, weil ansonsten erzeugst du halt sozusagen Last, also Traffic auf dem Interface und das kannst du eigentlich nicht gebrauchen, ne? Weil keine Ahnung, wie viel 1000 schlechte konfigurierte Geräte da draußen gibt, dann werden ja die ganzen, die Router ja alle da durchdrehen und sagen, ey, scheiße. Gibt's da nicht aus dem CCC-Umfeld, der irgendwie 192.168 ist schon privat, ne? 192.178 oder so hat, irgendwie so einen ganz blöden Block, wo irgendwie immer nur Garbage aufschlägt auf allen möglichen IPs, weil die Leute irgendwo einen Dreher drin haben in ihrer Konfiguration, ja. Das muss man eben auch noch einrichten, aber das ist auch nicht so schwierig. Das sind irgendwie drei IP-Tables-Regeln, glaube ich. Einmal Masquerading, Forwarding, zwei. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was Masquerading, Forwarding, was das eigentlich letzten Endes bei IP-Tables macht? Eben Masquerading macht eben das, was wir eigentlich gerade erklärt haben. Also das maskiert sozusagen die Sender-IP und trägt eben bei dem Paket, was rausgeht, als Sender-IP den VPN-Gateway ein und merkt sich halt die Connections, dass das eben die zurückkommenden Pakete an die richtige interne IP weiterleiten kann. Das ist eben dieses NATen. So eine Art NAT. Genau, das ist eben das klassische NAT. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt wieder SNAT oder DNAT nennt, das schmeiße ich jedes Mal durcheinander. Das eine ist eben das Rausnatten, das andere ist, wenn man Port Forwarding reinmacht, aber ja. Genau. Das Forwarding ist eben, dass man einfach die Pakete forwardet, also wieder von einem Interface auf das andere schiebt. Da kann man eben sagen, keine Ahnung, du darfst, also das geht eben darum beim Routen, dass man nicht alles weiter forwardet, sondern dass man sagt, du droppst jetzt erstmal per Default alles, was in meine Forward Queue reinläuft und ich erlaube jetzt nur related established connections zum Beispiel. Da sagt man typischerweise in so einem Fall bei IP-Tables, also ich erlaube nur zurückgehende Pakete, also wieder reingehende Pakete ins VPN, wenn ich die Verbindung von innen aufgebaut habe. Das das macht man eben üblicherweise auch. Also das ist halt keine gute Konfiguration, wenn man einfach generell Forwarding erlaubt. Da sollte man eben droppen. Also IP-Tables-P Forward Drop. Ja. Aber da gibt's eben auch jede Menge Infos noch zu. Also IP-Tables ist eh eine ganz spannende Sache. Wer irgendwie Linux-Server betreut, da sollte sich da unbedingt mit vertraut machen. Ich glaube, anders kann man auch keinen Linux-Server betreuen. Genau, ist halt sozusagen die interne Firewall. Genau, das ist eben Kernel-Modul und ja. User-Led-Tools. Genau. Und ja, dann damit kann man eben quasi in verschiedene Tables und Queues kann man eben Pakete reinschieben und kann Regeln dafür setzen, wann die quasi passieren dürfen oder wann die gedroppt werden oder ob die in eine andere Queue geschoben werden. Also man kann dann zum Beispiel, wenn man Port Forwarding macht, dann sagt man eben, gut, jedes einkommende Paket, was mir als TCP-Paket auf Port 1234 entgegenkommt, das schieb bitte mal auf die IP sowieso, auf Port 5678, auf Interface, weiß ich nicht, ETA 0. Das wäre dann eben so eine Port-Forwarding-Regel. So sieht das wahrscheinlich auch bei den also wenn man einen Linux-Router hat, sähe das eben genauso intern auch bei dem Router zu Hause aus, wenn man da eben so ein Port-Forwarding anmacht. Unter BSD macht man das eben mit TF, aber ja. Das ist im Prinzip genau das, was man auf so einem Kunststoff-Plastik-Router halt zu Hause hat, macht, wenn man sagt, okay, pass auf, ich möchte jetzt irgendwie, dass Incoming BitTorrent-Traffic irgendwie erlaubt wird oder, keine Ahnung, jetzt irgendwie FTP. Und dann ist im Prinzip, wenn du das in deine Web-GUI da einträgst, werden, glaube ich, sag mal, 70% der Router werden nichts anderes machen, als die haben irgendwie so ein Mini-Linux laufen und dann machen halt die einfach IP-Tables. Genau. Beziehungsweise, also das ist jetzt eben für Verbindungen, die von außen initialisiert werden. Also wenn von außen irgendwie eine Verbindung auf dem VPN-Gateway oder eben zu Hause auf dem Router ankommt, und da muss man dann ja auch explizit eine Destination-Adresse angeben und einen Port, weil der Router, der weiß ja jetzt nicht, da die Verbindung von außen initialisiert wurde, wo die hin soll. Wenn die von innen initialisiert wurde, also von innen aufgebaut, dann weiß er, wo die herkommt und weiß auch, wo die Antworten hingehen müssen. Aber wenn jetzt eben von außen eine Verbindung reinkommt, dann muss er eben erstmal wissen, wo der das überhaupt hin forwarden soll. Und deswegen muss man da eben auch explizit eine Regel für setzen. Das wird man eben in die Forward, in die NAT, also in den NAT-Table, in die Forward-Queue schreiben und in die Filter-Queue, in den Filter-Table, in die Forward-Queue wird man eben quasi schreiben, welche Pakete überhaupt allowed sind, also welche überhaupt geforwardet werden dürfen. Da würde man dann eben eingehenden Traffic whitelisten. Also würde sagen, eingehende Pakete dürfen nur passieren, wenn das irgendwie einer Verbindung zuzuordnen ist, die vorher ausgegangen ist. Genau, das ist ja klar, muss man machen, sonst wissen halt die Pakete nicht, wenn sie von außen kommen. Wer hat mich eigentlich von innen angefragt oder darf ich überhaupt jetzt da durch? Weil sonst könntest du ja einfach dir ein Paket bauen, was sagt, ey, egal was von außen kommt, bitte leite mich mal nach innen durch. Das wäre natürlich auch ein großer Security-Fuck-up. Ja, genau. Also damit sollte man sich dann auch so ein bisschen auseinandersetzen. Also jetzt, wenn man nur so einen OpenVPN-Server einrichten will, dann braucht man da jetzt nicht so super viel lernen, das ist schnell gesehen. Also diese IP-Tables, die drei IP-Tables-Regeln, die man da braucht, die findet man überall. Die kann man einfach copy-pasten, vielleicht mal so kurz drauf gucken, ob es einem plausibel erscheint. Muss man vielleicht noch die Interface-Namen anpassen, aber das ist eben im Wesentlichen einfach, dass man eben die passenden Pakete in der Forward-Queue accepted und dass man Masquerading macht. Mehr ist das eigentlich nicht. Man kann mehr machen, man kann dann auch so DDoS-Protection und Zeug, aber das ist ja so also nicht DDoS, eher so DOS-Protection, aber ja. Ich denke, das ist so die grundlegenden Sachen, wenn man jetzt irgendwie ein VPN betreiben möchte auf dem eigenen Server, dann ist es okay. Ich denke jetzt nicht, dass du mit deinem kleinen Family and Friends VPN-Server jetzt so die große Gefahr bist. Natürlich scannen immer Leute das Netzwerk und probieren natürlich auch da solche Dienste halt zu detektieren und auch gegebenenfalls rauszuschalten. Aber mein Gott, ich glaube, das wäre jetzt... ich weiß gerade gar nicht, was habe ich denn bei meinem VPN-Host? Da ist auch nicht viel eingetragen. Also bei... finde ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe da auch einfach nur eben das Masquerading an. Das. Ja, das sieht doch gut aus. Puh, was weiß ich denn, wie mein Passwort war. Musst du in deinen Passwortcontainer mal reingucken, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Egal. Ja, gut, aber eben, also das, wir suchen ein Tutorial raus und ansonsten schreibe ich eben zwei Zeilen dazu. Genau, ich denke, das ist für die gängigen Linux-Distributionen, ist es ja meistens immer gleich, gell? Dann heißt Paket es halt nur der Paketmanager an der. Ja. Genau, oder Paketmanager halt irgendwie und dann, aber im Prinzip ist halt IP-Tables sozusagen distributionsübergreifend überall gleich. Und die OpenVPN-Pakete, die heißen dann vielleicht gegebenenfalls dann versionsmäßig vielleicht anders oder da mal Bindestrich oder ohne Bindestrich geschrieben. Das muss man einfach mal fürs Paket mal raussuchen. Oder für die Distribution und dann kann man das so, einfach probieren. Genau, wo wir gerade bei anders geschriebenen OpenVPN-Paketen sind, das kann man auch auf OpenWrt-Routern installieren. Also das ist zum Beispiel auch vielleicht nicht uninteressant, wenn man zu Hause einen OpenWrt-Router stehen hat, sich da einen OpenVPN-Server drauf zu packen, wenn man eben den passenden Upload hat zu Hause. Zum Beispiel, wenn man Medien streamen möchte, wenn man da zu Hause irgendwie seinen NAS hat oder so und irgendwie seine Filme rausstreamen möchte, wenn man irgendwie unterwegs ist oder so. Dann oder Musik oder wie auch immer. Oder generell File-Shares. Dafür kann man das eben auch ganz gut benutzen. Also Freifunk, da, aber genau, da heißt das Paket dann nämlich zum Beispiel OpenVPN-OpenSSL, glaube ich, oder OpenVPN-PolarSSL, weil die, glaube ich, zwei Builds haben mit verschiedenen Crypto-Libraries. Wie ist denn das mit der Auslastung bei dem Router? Was hast du denn für einen Router im Einsatz? Und wenn du da jetzt irgendwie Pakete durchbläst und VPN-Verbindungen aufbaust, wie intensiv ist denn dein OpenWrt dann ausgelastet? Ja, wie der Router heißt, muss ich mal gerade nachgucken. Aber von der Auslastung her ist das überhaupt kein Problem. Also das da hatte ich keine Nennenswerte. Also ich sehe so ein bisschen Last eben in Top, aber nicht wirklich viel. Das ist kein Problem. Das ist ja das Schöne, weil halt genau dieses OpenVPN-Protokoll ja relativ lightwave ist. Gell? Also mit dem Connection-Handling und so ist das eigentlich relativ gut gemacht. Also man merkt natürlich dann nur, wenn du jetzt ganz, ganz viele Connections zu handeln hast, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag mal BitTorrent oder sonst irgendwie was, dann gehen die Dinge eigentlich so ein bisschen CPU-mäßig in die Knie. Mhm. Und werden halt relativ, weil sie halt viele Connections gleichzeitig zu handeln haben, dann fehlt es meistens an CPU und RAM. Aber wenn du jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, so einen konstanten Stream hast, wenn was halt VPN ist, ist es für die Kisten eigentlich relativ easy zu betreiben. Also wenn du jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, TP-Link-Modell X hast für 30, 40 Euro, die haben einfach genug Dampf, um das Ganze zu handeln. Kommt auch daher, da in diesen Geräten auch mittlerweile relativ schnelle WLAN-Module drin sind oder auch ein integrierter Gigabit-Switch, dann brauchst du ja eh schon die Performance von der CPU, um halt den Traffic da switchen zu können und verwalten zu können. Dementsprechend ist da jetzt so ein bisschen VPN, was da mit drüber läuft, wirklich sehr, sehr gering. Genau, also ich habe es auch gerade gefunden. Ich habe so ein TP-Link TL WDR 4300 N750 Dual-Band Gigabit-Router. Den hatte ich mir, glaube ich, damals geholt, weil er eben 5 Gigahertz genau kann. Ja, kann der. Und eben der läuft auch mit OpenWrt, auch ohne Probleme eigentlich. Ich habe jetzt gerade den 3600er gekauft, also die Version 1 drunter. Deiner hat drei Antennen, der mit der 3600 hat zwei Antennen, könnte auch 5 Gigahertz, aber ich glaube, ansonsten ist die Hardware weitestgehend die gleiche. Und den gab es jetzt irgendwie gerade günstig für refurbished, also direkt von TP-Link refurbished. Also das heißt, irgendwelche Geräte wurden halt eingeschickt, wieder repariert und dann wieder zum Verkauf gegeben. Der einzige, was mich jetzt null stört, ist halt, kommt halt in einer neutralen weißen Verpackung und hat halt das TP-Link-Siegel drauf. Ja, okay, was mir total schnurz ist, weil ich packe das Ding aus, da kommt dann erstmal OpenWrt drauf und der Rest interessiert mich nicht. Die Herstellergarantie ist für das Gerät nach wie vor da. Also natürlich wird es mit OpenWrt nicht mehr, aber wenn jetzt sonst irgendwas damit passieren würde, ist da auf jeden Fall Garantie drauf. Keine Ahnung, Netzteil geht kaputt oder sonst irgendwie was. Und dementsprechend sind halt da die TP-Link-Router relativ offen für gerade diese OpenWrt-Firmware. Was ja, natürlich gut. Auch ganz deren eigene Firmware ist ja auch Crap hoch 10. Also anders kriegen die das Zeug auch nicht verkauft. Es ist echt unglaublich, was man muss sagen, wenn du dir andere Kunststoffrouter angeguckt hast, ist es eigentlich, also von der Usability sind sie alle scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bis auf die Fritzboxen. Aber von der Default-Funktionsumfang sind, glaube ich, die TP-Links in diesem Segment echt gut, weil die haben halt viele Features, die sie einfach schon eingebaut haben, die andere Router nicht haben, aber die es praktisch per Hardware eigentlich könnten. Was ist ich? Keine Ahnung. Was ist, was fällt mir jetzt so spontan ein? Keine Ahnung, mehrere WLANs auf dem gleichen Kanal aufmachen, die vielleicht verschieden noch geroutet werden oder sonst irgendwas. Das ist ja eher eine Sache, wo ich sagen kannst, ey, das ist kein Hexenwerk. Viele Hersteller machen aber Folgendes, dass sie das einfach verbieten, was sie sagen. Ja, das ist eh eine Funktion, die vielleicht unsere Kunden nicht möchten oder nicht verstehen oder da eher mehr Support-Calls generiert werden, als das den User nutzt. Und dementsprechend da die Leute halt dann diese Features halt nicht mehr einbauen. Diese Oberfläche ist natürlich echt, ja, wenn man halt irgendwie OpenWRT gewohnt ist und irgendwie sozusagen die volle Freiheit über dieses Gerät hat oder sei es auch DDWRT, ist natürlich diese TP-Link-Oberfläche echt ein Graus, aber die siehst du halt irgendwie einmal, indem du dich halt einmal einloggst und dann irgendwie das Passwort eingibst und dann auf dieses System Tools gehst und sagst irgendwie Firmware-Upgrade und dann lädst du halt irgendwie das Flash-Image rein von OpenWRT und dann 10 Minuten später hast du halt diese Schmerzen nicht mehr, sondern hast halt irgendwas, was irgendwie cool ist, funktioniert und halt irgendwie dann geile Software ist für die Hardware. Wesentlich weniger kaputt ist. Diese TP-Links, die sind ja andauernd irgendwie kaputt, also man muss nur mal irgendwie in Google TP-Link CVE eingeben. Das hat schon Unterhaltungswert. Also ja, da gab es schon echt krasse Fuck-ups, ja, die sich also da erlaubt haben. Ja, richtig schön, so Authentication-Bypass und irgendwie, war das nicht auch genau, TP-Link genau. Mit der Command-Injection über URL-Parameter irgendwie. Genau. Also so richtig Facepalm-Fails. Also weiß ich nicht, traue ich nicht. Das, so. Ja, das ist krass, weil eigentlich die Hardware, diese Bauen, die Hardware ist relativ cool. Also keine Frage, auch relativ günstig. Aber eben, also die ist echt super value for money und bietet halt echt, das Schöne ist halt, dass sie halt viele Standkomponenten verbauen. Darum ist es halt auch so relativ entspannt, diese OpenWRT da zu portieren. Genau, OpenWRT zu portieren und halt es auch zu pflegen, weil die halt irgendwie, sag ich mal, sich so aus dem Markt bedienen. Ne? Die bauen da irgendwie eine Platine und nehmen halt so die gegnerischen Chips drauf, die halt irgendwie funktionieren. Ich glaube, da ist irgendwie Broadcom oder was ist das andere? Irgendwas mit A. Wie heißen sie denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Warte. Atheros, genau, Steinchen halt drauf, und das ist halt irgendwie Sachen, die ist halt einfach schon in Linux implementiert und dementsprechend kriegst du da relativ gut dann die Firmware drauf. Ja, portiert. Es gibt halt schon mal Probleme, ne, wenn es jetzt irgendwie neue Sachen gibt, wie eben am Anfang mit dem 5 GHz WLAN war das ein bisschen holprig, aber das ist ja inzwischen auch kein Problem mehr, jedenfalls bei dem Gerät nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob man das AC, also den ganz neuen WLAN-Standard, ob das schon vernünftig tut in OpenWRT. Das müsste man dann nochmal schauen, bevor man sich da so einen AC-Router zulegt. Aber es gibt ja genau. Eben eh kaum Endgeräte im Moment, die das können. Also. Genau, also AC-Standard. Also für mich ist halt eher wichtig so 5 GHz, ja. Weil wenn du jetzt gerade irgendwie so in dem, ich sag mal, stark urbanen Bereich wohnst, das heißt, dass halt irgendwie in deinem Wohnblock oder im Wohnhaus irgendwie 30 Router rumstehen und du da eben mit 2,4 GHz durch die Gegend bläst, da kriegst du keinen Throughput mehr, weil das ist ja dauernd immer kaputt und kommt nicht an und ist langsam und mit allen Tricks, die sich da überlebt haben, wie Channel Switching und irgendwie, keine Ahnung, Package, Beacon, wie heißt das, Annunciation, und da gibt's ja 426.000 Tweakings in diesem 2,4 GHz Bereich. Und zum Glück werden ja so die ganzen Plaster-Router von den Herstellern, also von den Telekommunikationsanbietern ja mit 2,4 GHz ja irgendwie ausgeliefert. Und das heißt, das 5 GHz Band ist größtenteils noch sehr frei. Und das heißt, du kriegst halt auch dann richtig noch Throughput drüber. Also du kannst dann echt dann noch mit deinem Endgerät dann irgendwie per WLAN noch relativ große Datenpakete halt schaufeln, wo du halt mit dem 2,4 GHz Bereich da echt an die Grenzen stößt. Gell? Also manche Leute dann, wenn ich dann gucke, bin dann irgendwo und denke mir so, hä, warum geht denn jetzt irgendwie nur 300 Kilobyte pro Sekunde drüber? Ist doch irgendwie beides ein N-Router, also sollte halt schon irgendwie mit den ganzen Tweaking-Funktionen auch schon irgendwie ein paar Megabyte pro Sekunde durchgehen. Und dann merkst du halt irgendwie, das zuckelt rum, weil halt irgendwie da 5 WLANs in der Nähe auf dem gleichen Kanal da irgendwie mit funken oder dein WLAN irgendwie auf Auto-Channel Select steht, gell, in diesem kleinen Bandbreitenbereich und da dauernd hin und her hüpft und dein Client da auch mit hin und her hüpft und bis sie wieder die Speed und alles Aggregation haben, dann ist es wieder, weißt du, geht es wieder auf Kosten der Performance, das macht einfach keinen Spaß. Ja, ich habe gerade mal geguckt, ich wohne hier scheinbar in so ein bisschen Entwicklungsgebiet, ich sehe ja nur 6 WLANs und 3 sind von mir, das ist dann offensichtlich okay. Ich kann ja mal, bin ja hier gerade in der Hipster-Region, wenn ich jetzt hier meinen WLAN-Scanner aufmache, dann sehe ich jetzt schon, habe halt dieses, nutze halt jetzt gerade für die Geschichte hier so mein Mac und wenn ich da irgendwie draufklicke auf dieses WLAN-Symbol, da sehe ich jetzt schon, keine Ahnung, maximal was in diesem Dialogfenster angezeigt werden kann, was weiß ich, 20 Stück oder so. Und darum habe ich es auch hier, dieses Internet, was hier rausfällt, habe ich praktisch per DLAN abgegriffen, das heißt über dieses Stromnetz die Geschichte halt und führte das jetzt direkt in meinen WRT hier rein, also in den OpenWRT rein und habe halt ja einen mit 5 GHz, dass du halt irgendwie auch hier einigermaßen Performance hast, dass das Streaming hier auch einigermaßen funktioniert, weil das möchte ich eigentlich nicht gerne. In HD willst du ja schon irgendwie 5 Mbit konstant haben und wenn du das irgendwie hier mit 2,4 GHz probierst, das ist echt ein Graus. Also ich habe hier echt keinen Throughput mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine WLAN-Karte im Gerät sich mit dem mit diesem Router, der hier draußen steht, ja nicht so gut verträgt und da Probleme macht, aber das ist echt, kriegst du Pickel, ne? Es ist echt nicht auszuhalten, der Throughput. Und das ist halt nicht nur mit dem Mac hier, auch mit dem Lenovo, was ich hier habe und dem Dell und auch meinen Android-Geräten, da passiert einfach nichts. Ja, gut, 5 GHz ist schon besser, aber man hat eben begrenztere Reichweite, ne? Also das ist der Grund, warum ich bei mir zum Beispiel noch ein 2,4 GHz WLAN auch noch offen habe, eben sonst komme ich nicht in den Garten. Also halt, wenn da 2 Wände zwischen sind, dann ist Ende bei 5 GHz. Das ist halt genau, das ist halt richtig. Es hat Hochfrequenz, muss man einfach wissen. Ist natürlich dann relativ problembehaftet, wenn du jetzt auf Reichweite gehen willst. Und was ich halt noch vermisse, ich weiß, ob es die auf dem Markt gibt, sind die 5 GHz Repeater. Also für 2,4 GHz kriegst du ja mittlerweile für 5 Euro an jeder Ecke so einen WLAN-Repeater. Aber für 5 GHz habe ich noch relativ wenig gesehen. Das, was ja dann das irgendwie. Müsste mit OpenWRT einfach gehen, ne? Also. Ja, mit OpenWRT geht's einfach, klar. Kannst du irgendwie, holst dir irgendwie einen günstigen Router und machst halt irgendwie, keine Ahnung, WLAN-Repeater und dann tust du es einfach weiter repeaten, kein Thema. Aber ich wünsche mir natürlich schon irgendwie, gibt's mittlerweile ja so WLAN-Repeater, die sind so groß wie eine Steckdose. Steckst du irgendwie rein, dann verschwinden die in der Socket-Tiefe, gucken die irgendwie 2 Zentimeter raus und, verstärken halt sozusagen dein WLAN und sowas würde ich mir gerne für 5 GHz wünschen, weil da kannst du einfach dann nach der zweiten Wand so ein Ding setzen und gut wäre. Ja, kommt bestimmt noch. Da sind die wahrscheinlich noch ein bisschen langsam in der Produktentwicklung oder vielleicht gibt's sowas auch schon, ich habe es noch nicht gesehen. Aber also hier bei mir habe ich da jetzt auch nicht so wirklich den Use Case für. Eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, dass 5 GHz nicht so die Riesenreichweite hat, weil gerade in den dicht besiedelten Gebieten hat man dann eben nicht so eine Frequenzverschmutzung durch die ganzen WLANs, die über die ganze Straße strahlen. Also genau, das ist halt ich hoffe eigentlich auch, dass auf lange Sicht eben, wenn eh jeder einen 5 GHz Router zu Hause stehen hat, dass das 2,4 GHz Frequenzspektrum wieder ein bisschen freier wird, weil das halt dann auch gut ist eben für so Sachen wie Freifunk, wo man dann über größere Strecken irgendwie eine Funkbrücke bauen will und das dann mit günstiger Hardware hoffentlich wieder vernünftig tun kann. Also ja, solange noch die ganzen Babyphones und Billigkameras auf 2,4 GHz funken, ist es natürlich noch relativ schwierig dann sowas. Also bleibt ein frommer Wunsch, ja, unterstütze ich auch. Aber ich glaube, wir werden da uns noch mit anderen Sachen behelfen müssen. Der Drucker, glaube ich, den ich über WLAN im Netz hängen habe, der kann auch irgendwie nur 2,4 GHz, der kann auch noch keinen 5 GHz. Auch so ein Grund. Ja, das stimmt. Das ist halt, glaube ich, auch bei den Endgeräten häufig das Problem, klar. Also ich kann auch nur mit beiden Frequenzbändern arbeiten, sonst ich würde mir wünschen, wenn ich nur 5 GHz only könnte, aber gut, bei so einem Drucker ist jetzt mir auch die Bandbreite relativ wurscht, wenn du jetzt da irgendwie einen Druck abschickst, ob der jetzt irgendwie 0,8 Sekunden oder eine Sekunde dauert, ist mir dann auch eigentlich relativ egal. Das ist, weil bis ich aufgestanden bin, hingelaufen, ist das Ding schon fertig. Ja, gut. Ich glaube, das VPN-Thema haben wir ganz gut abgefrühstückt. ich denke, einen ganz guten Einblick mal geben. Ja, also ist klar, wir werden noch ein bisschen was verlinken. Wichtig war uns ja heute so ein bisschen mal eine Übersicht zu verschaffen, was es da so gibt. Also wie gesagt, OpenVPN denke ich mal so als Brot- und Butterlösung, das ist einfach gut abgehangene Software. Ist eben auch einfach IPsec, auf jeder Plattform verfügbar, ne? Also genau. IPsec, sage ich mal, für den ambitionierten Benutzer, der halt vielleicht auch aus dem Enterprise-Umfeld kommt, ist halt optimal, um auch durch Firewalls durchzugehen und so weiter. Das ist natürlich schon wirklich fast untraceable, weil es sich echt gut verhält. Und das Tink, denke ich mal, so als experimental dezentrale Mesh-Lösung, sollte man sich mal angucken. Ich denke, alle drei Protokolle haben halt ihre Vorteile. Ich denke, wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, kann dann später unsere Shownotes mal durchklicken. Wir werden dann noch ein bisschen was verlinken, um da die Hörer noch mal ein bisschen an die Hand zu nehmen. Also wo wir gerade bei Firewall-Piercing waren, vielleicht eine Sache noch, die hätte ich jetzt aber auch vorher gar nicht in die Shownotes geschrieben. Was mir noch gerade einfällt, was man noch erwähnen kann, ist Iodine. Das ist ein DNS-Tunnel. Ach so, aber das ist doch mal restens so Performance eher sehr bescheiden, ja. Ja, also erzähl mal, hast du was im Einsatz probiert, getestet? Ich habe Iodine aufgesetzt und das ist eben hauptsächlich der einzige Grund, eigentlich sowas zu betreiben, ist echt Firewall-Piercing. Das ist eben IP over DNS. Genau. Und also Port 53. Genau, UDP, genau. Und das geht eben auch bei den meisten Hotspot-Anbietern durch. Also wenn man jetzt hier in so einem offenen Hotspot hängt, in so einem Telekom-Hotspot oder so, man noch auf diesem Authentifizierungsinterface hängt, also sich noch nicht eingeloggt hat, dann kommt man in der Regel mit so einem DNS-Tunnel zum Beispiel trotzdem durch. Das reicht jetzt nicht irgendwie, um großartig YouTube-Videos zu gucken, aber um mal in IAC zu schauen oder um eine Mail abzuholen, reicht das halt durchaus. Und was das tut, ist im Wesentlichen IP-Pakete in DNS zu hängen, also in DNS-Requests und damit quasi dann eine Datenverbindung aufzubauen. Und in der Antwort, also in der DNS-Antwort steht dann natürlich eben, klar, der Rückkanal. Ist eben, wie gesagt, total langsam, aber eben ich muss mal gerade irgendwie eine Mail abholen, ganz praktisch, oder eben, falls man mal, weiß ich nicht, so schauen möchte, ob die Firmenfirewall denn sowas durchlässt. Also das ist also Malware arbeitet auch oft mit DNS-basierten Mechanismen und also wenn man da so einen DNS-Tunnel raus aufbauen kann, ist eigentlich ein nicht so gutes Zeichen. Kann man natürlich unterbinden, indem man in der Firewall dann sagt, gut, wir haben ja lokal einen Cache, also einen DNS-Cache irgendwie und also ein Bind selber laufen oder sowas und lassen keine DNS-Requests raus, dann kommt man eben nicht durch. Aber eben bei ganz vielen Setups, also ich glaube, ich habe es vielleicht zweimal gesehen bei irgendwelchen Hotspots, dass ich da nicht rausgekommen bin. In der Regel kommt man damit tatsächlich irgendwie raus. Und das ist eben nur so eine Binary, die führt man aus, der listet dann auf einem Port. Man muss noch einen DNS-Eintrag setzen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie der aussah. Ist schon ein bisschen was her, als ich das eingerichtet habe. Man braucht eben eine Domain quasi, worüber man den Traffic dann vermittelt sozusagen. Also eine Domain, also eine Full Qualified Domain Name. Genau, also irgendeine keine Ahnung, valide, also einen echten DNS-Eintrag braucht man. Ja. Genau, was trägt man da denn nochmal ein? Genau, man sucht einfach, man setzt einfach irgendeine Subdomain, meinetwegen tunnel.foo.bar, setzt man dann auf seinen Iodine-Server, eben wo der Server läuft. Und was tut man sonst? Ach nee, man setzt das als Delegate, also genau, man delegiert diese Subdomain, also delegieren, muss ich das erklären? Oder also man sagt quasi, dieser Server, wo das Iodine läuft, das ist zuständig dafür, diese Subdomain zu verwalten von meiner echten Domain. Da kann man in DNS kann man da so einen Delegate-Eintrag setzen. NS, glaube ich, ist das, ne? Ja, ich glaube, NS heißt der Record. Ja, NS-Record. Und dann wird quasi der DNS-Request, weil wenn man jetzt 888 oder so, also die Google-DNS zum Beispiel fragt, wie ist denn jetzt der DNS-Eintrag für tunnel.foo.bar? Dann sagt Google, ich weiß es nicht, aber ich kann dir sagen, wer das weiß. Und zwar hier die IP, wo dann der Iodine-Server läuft. Und dann geht der Request weiter, okay, an den Iodine-Server. Und der kann dann eben die Daten nehmen und eben in den Rückkanal quasi, in die Antwort von dem Request dann die Antwortdaten, also den Rückkanal reinschreiben. Und ja, das ist also auch jetzt abgesehen gut von dem DNS-Request, ist das relativ schnell aufgesetzt. Aber da ist einfach, wenn man hier Iodine Setup googelt, kommt man da relativ schnell auf ein kleines How-To, wie man das einrichtet. Wichtig ist nur, das ist nicht gekryptet. Also wenn man irgendwie Sachen macht, die man jetzt auch nicht über ein offenes WLAN machen würde, dann sollte man da drin nochmal ein VPN betreiben. Das geht, wird aber noch langsamer. Aber es geht tatsächlich. Also es läuft auch halbwegs stabil. Was ist da so performancemäßig? Also reicht es irgendwie, wenn ich jetzt SSH mache, dass ich dann auf mein Zeichen 3 Sekunden warte? Oder ist es eher so, wo du sagst, okay, das ist halt irgendwie 56K Modemqualität oder wie kann man das ungefähr beschreiben? Wie schnell ist das so? Das variiert sehr. Ich weiß nicht genau immer, woran es liegt, aber das kommt kommt immer sehr drauf an. Also das ist echt sehr unterschiedlich. Manchmal ist es quasi unbenutzbar langsam, dass man da auch auf der Shell keinen Spaß mehr hat. Und manchmal geht's relativ okay und man hat eben so Modemqualität. Das muss man echt einfach mal ausprobieren. Aber das ist eher jetzt nichts für regelmäßig zum VPN benutzen, sondern mehr so als Fallback-Lösung, wenn ich irgendwo festhänge und Internet brauche und aber keine Lust habe, meine Kreditkartendaten irgendwo einzugeben oder einfach zum Basteln oder um mal rumzuspielen oder um mal so ein bisschen zu schauen, ob die eigenen Netzwerke das durchlassen, so ein bisschen mal selbst pentesten. Ja, definitiv ist es bestimmt interessant. Also gerade für SSH ist ja ganz gut. Ja. Du kannst über die Konsole vielleicht, wenn du doch mal eine Webseite aufrufen willst, irgendwie per Konsolenbrowser mal sagen, hey, ich brauche mal kurz irgendwie, wo ist denn der nächste, keine Ahnung was, McDonald's, wo ich halt mich irgendwie in einen Telekom-Hotspot einbuchen kann und habe jetzt gerade nur ein Kabel Deutschland gefunden. Ja, oder eben, also bei mir klassisch eben Mail einfach irgendwie. Okay, machst du dann Mail über Matt oder was? Nee, über einen Mail-Client dann einfach. Also das geht schon. Ja. Ach so, okay, gut, okay. Das, dachte. Das geht. Die, ja, es gibt übrigens auch ein Bild für Android. Das allerdings ohne GUI. Okay. Also das muss man dann sich irgendwo in Executable-Pfad irgendwo legen und muss das dann so von einem Android-Konsole aus aufrufen, aber es geht. Also das muss man ja nur einmal aufrufen und dann ist ja gut. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, das tut eigentlich ganz gut. Man muss eben ein bisschen aufpassen, wenn man in dem Iodine-Tunnel sein VPN anmacht, dass man sich nicht die Routen zerstört, weil der Iodine-Tunnel, der muss natürlich die Route, die dafür den DNS-Resolve benutzt, der darf natürlich nicht in das VPN umgebogen werden. Also dann bricht der zusammen. Da muss man dann vorher aufpassen, also wenn man das macht, dass man die Route nochmal manuell setzt zu dem Tunnel-Endpunkt, dass das roh so an den Tunnel vorbei geroutet wird. Ja, genau, gut. Ja. Gibt es noch einen anderen Dienst für DNS-Tunneling? Ich glaube, Iodine, von dem habe ich jetzt nichts gehört. Es gab auch noch einen anderen ganz bekannten. Weißt du, wie der heißt? Hast du ihn mal im Einsatz gehabt? Ich habe bisher nur Iodine noch benutzt. Ich weiß nicht, was es da sonst gibt. Aber ich sehe auch kaum den sinnvollen Use Case, außer eben quasi um so Firewall-Piercing zu machen. Ja klar, wie gesagt, das ist... Also was man sonst noch machen kann, ist halt kein DNS, aber ist eben ICMP, ein ICMP-Tunnel. Also das habe ich allerdings, da weiß ich gar nicht irgendwie, ob es da fertige Software für gibt, bestimmt. Ich kenne das nur eben so als Shell-One-Liner. Schreibe ich mal in die Shownotes, packe ich hinterher auch in die Shownotes, wenn ich den finde. Eben kenne ich irgendwie... Benutzt man schon mal eben auch für Firewall-Piercing, um Daten rauszutragen. Also gerade wenn die Firewall aktiviert hat, dass sie ICMP-Forward macht, gell, dann kannst du natürlich das missbrauchen, um sozusagen statt DNS halt per ICMP deinen Traffic rein zu maskieren und damit halt irgendwie genau das Gleiche zu machen. Ist halt auch extrem langsam, also ähnlich wie bei DNS, aber es funktioniert zumindest. Gell. Du kriegst auf jeden Fall eine gültige Verbindung nach draußen. Ich glaube, es ist aber nur One-Way. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, man kommt nur raus. Also rein geht ja schlecht, wenn man NAT und so. Ja. Okay, ja. Das ist Natürlich alles noch so, ja, es ist jetzt nichts, was man jetzt sagen muss, oh, das braucht man jetzt unbedingt für einen Use Case, das ist eher zum Rumspielen oder wirklich, wenn das Last Resort ist und du sagst, scheiße, ich brauche jetzt unbedingt Internet, um rauszufinden, wo jetzt, keine Ahnung, ich jetzt gerade hier bin und wo ich jetzt hin muss, dann kann man sich die Schmerzen vielleicht antun, aber... Das glaube ich eher, nee, ist jetzt eher zum Rumspielen gedacht. Das ist jetzt nichts, worüber man seine Backups machen sollte. Nee, genau. Ja, wie machst du deine Backups? Ja, bei DNS Tuddling, hey. Dauert 5 Jahre, aber sieht halt keiner, gell? Nee, das... Ist auch relativ schwer zu detektieren, ne, soweit ich weiß. Also ich glaube doch keine... Ja, kannst halt droppen in der Firewall oder so. Keine Ahnung. Kommt drauf an. Was, DNS? DNS meinst du jetzt? DNS kann man relativ gut detektieren eigentlich. Also wenn man ein Intrusion, IDS, irgendwie so ein Intrusion Detection System oder so hat, man kann natürlich auf die Paketgrößen gucken und kann eben schauen, wie groß sind die Requests und man kann auch die Requests limitieren, also sagen, lass mal nur so und so viele Requests durch oder man kann eben auch dann cachen, dann geht's auch nicht. Ja. Stimmt, genau. Ja, stimmt, über die Paketgröße bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also das ist, glaube ich, auch eine gängige Technik, um das zu mitigaten. Da auf die Größe zu gucken, der probiert auch aus. Also wenn man IO dann startet, dann fängt er mit einer großen Paketgröße an, also großen Requestgröße und macht die immer kleiner und schaut eben, wann er durchkommt. Und okay, klar. Und dann, wenn es halt nicht mehr die Größe geht, über die Anzahl, weil wenn du halt irgendwie dann mehr DNS-Requests machst als normal, genau, wenn dann... wenn du irgendwie hauptsächlich DNS-Requests machst, verursachst an Daten auf der Leitung, dann ist da was komisch. Ja. Also das kann man schon detektieren. Das stimmt, aber das ist halt jetzt nicht in so normalen Plastikroutern irgendwie drin. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Nee. Also da braucht man dann schon irgendwie, weiß ich nicht, Snort oder irgendwas Kommerzielles. Genau, irgendwas aus dem Enterprise-Bereich dann oder ein Snort halt, genau. Ja, hast du mal die, es gibt ja von BitTorrent Incorporated, gibt es ja ein neues Produkt, sage ich mal. Nennt sich, spricht man das richtig aus? Heißt es jetzt Maelstrom? Hört sich irgendwie so skandinavisch an. Ja, genau. Ich hätte auch gesagt, das ist eher skandinavisch. Da gibt es jetzt sozusagen einen BitTorrent-Browser, der basierend ist auf der Chrome-Engine, soweit ich weiß. Und der ist dafür gedacht, dass du sozusagen Webseiten über den Tracker announced und quasi dann mit diesem Browser die Webseite als Torrent runterladen kannst. Jetzt denkt man sich, what the fuck, warum? Klar, natürlich A, weil es geht und B, weil es ganz praktisch ist, zum Beispiel für Aufbau einer dezentralen Verteilstruktur von zum Beispiel Webseiten. Also du kannst dann zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, ich sage mal so, bist jetzt im Netzwerk und es hat halt irgendwie Schmalbandverbindung und nur einer hat sozusagen Internetverbindung und der hat schon mal sozusagen die Page schon mal, oder hat sich schon mal die Page aufgerufen, dementsprechend ist Torrent schon da, können die anderen 5 zum Beispiel einfach das direkt von dem ziehen, also per Tracker announcen oder per Neighborhood Detection sozusagen sich dann das Hash ziehen und können dann sozusagen auf diese Seite drauf zugreifen. Ich finde den Ansatz sehr interessant. Hast du jetzt mal geguckt, ob das ob das klappt, ob das jetzt mittlerweile announced worden ist? Also es gibt dafür sozusagen einen Browser, wie gesagt, der auf Chromium basiert. Und ich guck gerade mal, ich habe es jetzt hier auf dem Rechner gar nicht installiert. Und der macht halt irgendwie daraus Magnet-Links sozusagen aus diesen Webseiten, die du natürlich irgendwie erstmal announcen musst. Und so als Test haben wir jetzt einfach mal die Petecast-Seite, gibt es dafür ein WordPress-Plugin, dass du, es gibt nur eine Windows-Beta, sehe ich gerade. Ich habe hier gerade so, nee, Windows-Only momentan. Also müsstest du mal testen. Und ich habe jetzt mal sozusagen die Petecast-Seite mal mit eingefügt und ich weiß nicht, ob das mittlerweile der Tracker mitbekommen hat. Also ich glaube nicht. Sozusagen. Also ich habe es mal gerade angemacht und er kriegt Connections irgendwie zu Peers, aber die wissen, also die kennen, also die können das alle nicht resolven, den Link. Okay. Also in dem Plugin kannst du jetzt nicht viel einstellen. Das ist eigentlich sozusagen ja, soll eigentlich von sich selbst funktionieren. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass zu wenig Peers die Peatcast-Seite damit mal aufgemacht haben und dieses Torrent da jetzt irgendwie als Magnet-Link teilen können. Also wer damit mal rumspielen möchte, Community, hallo, die Peatcast-Seite hat sozusagen jetzt das Plugin drauf. Probiert mal diesen Browser aus und ruft die mal auf und dann gucken wir mal, ob da die Peers mittlerweile connecten. Das wird mich mal interessieren, ob das funktioniert, weil ich konnte es jetzt auch noch nicht testen. Das ist mit diesen vorgefertigten Webseiten, gut, da weiß man halt nicht, wie das funktioniert, aber man möchte mal gerne sehen, wie das halt auch so wirklich dezentral funktionieren kann und wenn du selbst da Content reinschmeißen kannst. Und darum dachte ich mal, jetzt probiere ich das einfach mit der Peatcast-Seite mal aus und gucke mal, was passiert. Einfach mal Interesse halber. Also vielleicht wäre es ganz cool, wenn man die Community das mal austesten könnte. Das verlinken wir einfach mal und dann gucken wir mal, vielleicht geht es dann irgendwie, wenn mal 5 Leute das irgendwie mal offen haben, dass dann der 6. oder 7. oder wir mal testen können, ob man da jetzt an diesen Content rankommt. Ja, ich fürchte, also ich vermute ganz stark, dass natürlich die Leute gleichzeitig dann den Browser offen haben müssen, also dass er online sein muss, ne? Also genau. Der liefert das, glaube ich, dann ja direkt aus. Das ist ja quasi ein BitTorrent-Client unter der Haube. Genau. Die Idee finde ich auch eigentlich super. Ich finde allerdings sehr kritisch, dass das nicht Open Source ist, soweit ich das gesehen habe. Genau. Das stößt bei mir natürlich auf so eine Grundablehnung, wenn man Infrastruktur auf nicht Open Source baut irgendwie. Also so, gerade so, wenn man sagt, gut, so dezentrale, tolle Infrastruktur, damit wir alle frei sind und dann aber doch Closed Source. Aber die Idee finde ich toll. Vielleicht hat er mal irgendwer Lust, da so ein Open Source Projekt zu starten in die Richtung. Naja, ich sehe es mal so, vielleicht ist das erstmal ein guter Proof of Concept und dann irgendwie müssen sie ja auch ihre Forschungsmittel da rausschmeißen, ja, gell? Klar. Und vielleicht kann man sehen, okay, wenn das funktioniert, dass man dann sagt, lohnt sich genau, das mal ein cooles Open und genau, oder keine Ahnung, vielleicht releasen sie mal den Code und sagen sie, hier Community, baut mal weiter, weil das ist natürlich total geil für Förderung der Dezentralisierung. Als Beispiel, uns wird jetzt der Webserver unterm Arsch wegrauchen. Und die Files werden sozusagen noch auf anderen Peers drauf und per Tracker announced, könntest du sozusagen nach wie vor auf die Webseite, auf den Content drauf zugreifen, obwohl es sie gar nicht mehr gibt. Also jetzt gerade auch so Thema Zensurinfrastruktur zu umgehen, beziehungsweise auch da Dienste anzubieten, die außerhalb des WWWs sind, ist natürlich total interessant und willenlos. Also ich finde es schon ein sehr, sehr geiler Ansatz. Absolut fördernswert. Man muss mal mit rumspielen, mal testen. Vielleicht ist es ja ein gangbarer Weg, um aus diesem ganzen ja kaputten Internet jetzt mal rauszukommen. Wo du gerade hier mich auf Zensurinfrastruktur getriggert hast, fällt mir gerade noch ein, es gibt auch noch die Möglichkeit für OpenVPN dann Transport zu benutzen. Und zwar nennt sich das OBFS-Proxy. Das ist aus dem Tor-Projekt rausgefallen. Das ist so eine Art SOX-Proxy, der eben lokal SOX aufmacht und da schmeißt man Zeug rein und der versteckt den eigentlichen Traffic dann so ein bisschen in anderen Protokollen. Also da kann man dann Transports reinstecken und kann sagen, lass doch meinen Traffic bitte mal wie ein echter HTML-TLS-gekryptet Traffic aussehen. Oder lass das doch mal aussehen wie ein Skype-Video-Call oder irgendwie wie ein VoIP-Stream oder so. Und das ist eben auch noch interessant, wenn man irgendwo hinter komischen Firewalls sitzt und raus möchte. Ist eben aber eher gebastelt. Also ist jetzt nur für Leute, die da wirklich Zeit und Lust haben, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe das schon mal aufgesetzt und es lief auch. Und ich werde es wahrscheinlich auch in naher Zukunft wieder benutzen müssen. Muss ich vielleicht nochmal schauen, ob mein Setup da noch tut. Das ist eben auch eine total spannende Sache. Das ist eben ursprünglich, benutzen die das, glaube ich, für Tor, um in Ländern, die Tor blockieren, um da irgendwie noch Traffic durchzubekommen. Genau, um halt nicht als Tor-Traffic sozusagen aufzufallen, sondern dass es halt aussieht wie, keine Ahnung, ein Videocall, wie du schon sagtest, oder eine E-Mail oder was auch immer. Halt einfach so Sachen, wo sie sagen, okay, das können wir nicht noch wegblockieren, ja, weil sonst ist halt das ganze Internet kaputt und so probiert man halt das Ganze zu verschleiern. Ich weiß nicht, wie viele Protokoll-Eigenschaften können die jetzt gerade? Also die können jetzt aussehen wie nur wie 5 Geschichten oder ist mittlerweile haben die dann eine größere Vielfalt? Es war nicht so viel. Also ich habe irgendwie, ich finde die Liste gerade nicht, aber ich habe irgendwie im Kopf so 8 oder so, 8 Transports. Aber solange einer tut, ist es ja okay. Ja, Ja, das war ja das Problem, dass die ja auch diese Transport Signature ja irgendwie rausfinden wollten, weil die ja, ich glaube, wohl nicht so stark variiert und dementsprechend natürlich auch in der Zensurinfrastruktur dann sehen kannst, wenn das natürlich jetzt diese Signature ist, dass es halt genau diese maskierte Traffic halt ist. Gell? Und das ist halt dann auch eher suboptimal. Da wollten die, glaube ich, weitermachen. Also wie gesagt, ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, habe da mal ein bisschen durchgescrollt und durchgeklickt. Aber das war noch so relativ es klingt eher so wie ein Proof of Concept, gell? Also ich hatte es schon mal laufen. Was es aktuell gibt, ist eben Flash-Proxy. Sieht dann aus irgendwie wie WebSocket-Flash. Also wie wenn Flash eine WebSocket-Connection aufmacht. Format Transforming Encryption. Transforms Tor Traffic to arbitrary formats using the language descriptions. Hört sich abgefahren an, gibt's ein Research Paper zu. Ist auch deployed. Also funktioniert wohl wahrscheinlich. Hoffe ich. Dann gibt's diverse Sachen, die eben noch nicht deployed sind. Da gibt's diverse Sachen, die einfach anderes machen. Irgendwie jetzt nicht wie ein Dateiformat oder so aussehen, sondern irgendwie allgemein unverdächtig. OBFS-Client scheint auch das zu sein, was hier die Android-App Orbot benutzt. Interessierte Leute oder Leute, die eben öfter irgendwie, weiß ich nicht, in Länder reisen, wo man nicht so ohne weiteres Internet hat, können sich das ruhig mal angucken. Ich packe die Links auch in die Shownotes. Das ist ja sehr interessant, ja, sehr gut, muss man sich mal angucken. Ich muss, glaube ich, auch mal gucken. Ich habe auch lange nicht mehr geguckt. Ich habe das bloß mal im Zuge des Tor-Projekts zwar mitbekommen, dass da sozusagen das rausgebaut wurde oder rausgefallen ist für andere Geschichten, aber da muss ich mal reingucken, ob da was da jetzt passiert ist. Ja, bestimmt sehr interessant, wenn du gerade so in China oder so unterwegs bist, wo halt Zensurinfrastruktur halt vorherrscht oder trotzdem halt irgendwie sauberes Internet haben möchtest, dann musst du halt sozusagen deinen Traffic maskieren. Und wenn du jetzt natürlich da über Tor-Netzwerk gehst, ist natürlich dann meistens mit Performance-Einbußen halt zu total rechnen. Also. Und so kannst du halt sozusagen deinen Traffic trotzdem covern und hast halt nicht so einen großen Verlust an Reibungswiderstand durch halt dieses ganze Overhead von Tor oder sonst irgendwie was. Genau. Ja. Gut. Ich glaube, dann war es das tatsächlich mit den VPNs. Ja, wir haben noch einen zweiten großen Themenblock oder noch zwei, drei kleinige. Wollen wir erstmal mit der aktuell ist aus der Gesellschaft machen. Oh ja, die Gesellschaft, immer wichtig. Ja. Ja, es gibt ja täglich grüßt das Wimmeltier. Es gibt ja wieder einen neuen Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung. Wir erinnern uns, ist ja gar nicht so lange her, wo wir das erst vor dem Bundesgerichtshof als verfassungswidrig durchgefightet haben. Natürlich mit verschiedenen Partnern und der CCC war ja da sehr, sehr aktiv. Und jetzt hat wieder irgend so ein Schwachmat aus der Politik wieder gesagt, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir da wieder was machen. Und natürlich wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und jetzt gibt's halt irgendwie einen neuen Gesetzesentwurf, der halt irgendwie von Höchstspeicherfristen spricht und irgendwie, keine Ahnung, von 12 auf 10 Wochen reduziert wurde. Also ganz doof, irgendwie 4 Wochen Speicherfrist, also was natürlich total datensparsam sein soll, für Mobiltelefone, also Funkzellenabfrage, in denen du dich befindest, also die sogenannten Metadaten, und dann halt Zeitpunkt Aufenthalt in der Funkzelle. Und ich finde das schon irgendwie total krass, weil du damit, allein schon mit diesen Metadaten, das kann man ja sehen, die AK-Vorrat, also Vorratsdaten, AK-Arbeitskreis-Vorratsdatenspeicherung hat ja mal dazu, glaube ich, einen lustigen Film gemacht oder ein Paper, wo du halt sehen kannst, was du mit diesen Meta-Informationen alles rausfinden kannst. Also du weißt halt genau, wann mit wem du wie telefoniert hast. Du weißt halt, wo du halt warst, welchen Platz du dich befindest. Und du weißt halt irgendwie, wenn du halt ab 22 Uhr an dem spezifischen Platz bist für 6 bis 8 bis 12 Stunden, dann weißt du halt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass er da halt auch wohnt. Oder wenn du halt da tagsüber irgendwie 6 oder 8 Stunden irgendwo bist, dann weißt du halt, was der Arbeitsplatz ist. Und es ist halt alles so ein bisschen, das riecht irgendwie aus dem Mund und ist nicht ganz so toll. Dazu gibt's auch diverse Papers, was der BMJV realisiert hat. Also ich muss mir das immer merken, es ist total furchtbar, diese Abkürzung. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Also wo ich mir denke, naja, wo wird denn hier der Verbraucher denn geschützt? Vielleicht ist der Schutz schon das für die, dass du halt die Metadaten halt irgendwie nur hast und nicht die Gesprächsinhalte. Ja, also dazu noch, es ist ja Zufall, ich habe mir ja dieses neue Buch von Bruce Schneier besorgt, dieses Data and Goliath. Das ist eben, geht hauptsächlich so um Massenüberwachung und eben NSA auch so ein bisschen und Geheimdienste und was man denn so tun kann und ist ja alles so schlimm. Also es ist aber, bisher bin ich ganz angenehm angetan von dem Buch. Es ist jetzt nicht sehr technisch, finde ich ein bisschen schade, aber gut, das ist halt so allgemein, also ist für normale Leser einfach gedacht, ist jetzt nicht irgendwie für technisch stark vorgebildete Leute gedacht. Und da war aber eben auch relativ am Anfang in Kapitel 2 Data as Surveillance ein Beispiel gegeben von so einem Experiment, wo ein paar Leute an der Stanford University ihre Metadaten eben vom Telefon freigegeben haben, eben zum Untersuchen. Das waren eben 500 Teilnehmer. Und das sind eben ungefähr die Daten, die auch so der Telekommunikationsanbieter hat und ungefähr die Daten, die jetzt so unter diese Vorratsdatenspeicherung fallen würden. Und als Beispiel, was da alles rausgefallen ist, waren da so ein paar Sachen, die kann ich einfach mal vorlesen. Participant A communicated with multiple local neurologically groups, specialty pharmacy, a rare condition management service and a hotline for pharmaceutical use solely to treat relapsing multiple sclerosis. Also eben der hat spezielle, also eine Hotline angerufen, die Pharmazie vertreibt, die eben Multiple Sklerose Medikamente vertreibt. Und Person B hat länger mit einem Kardiologen gesprochen über eine in einem größeren medizinischen Center, kurz mit einem medizinischen Labor, hat Anrufe von einer Apotheke erhalten und hat kurze Anrufe zu einer Hotline getätigt, die eben medizinische Geräte für Cardiac, also für Herzrhythmusstörungen vertreibt. Teilnehmer C hat eine Anzahl von Anrufen zu einem Firearms Store, also Waffenhändler gemacht, der sich in vollautomatischen Gewehrplattformen spezialisiert hat und hat länger mit einem mit einer Hotline von einem Waffenhersteller produziert, der diese Automatic Rifle Line produziert. In einem Abstand von 3 Wochen hat Teilnehmer D ein Home, also ein Baumarkt, ein Schlosser, also nicht Schlosser, Schlüsseldienst und ein Hydroponics Dealer, also hier so Gartenzubehör, kontaktiert. Und ein Headshop, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was das ist. Teilnehmer E hat einen längeren Anruf morgens mit seiner Schwester und 2 Tage später hat, das eine sie ist das, hat sie eine Serie von Anrufen zu einer Planned Parenthood Location getätigt, also wahrscheinlich so eine Beratungsstelle eben. Und sie hat kürzere Anrufe in 2 Wochen später und 1 Monat später auch zu dieser Beratungsstelle getätigt. Was man daraus jetzt schließen konnte, war, dass es Participant A offensichtlich Multiple Sklerosis hat, der andere einen Herzinfarkt hatte, der nächste ein oder Semi-Automatic Weapon Owner ist, also eben irgendwie so Gewehre sammelt, der dritte zu Hause Marihuana anbaut und die letzte einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Und das eben jetzt auch nur aus den Metadaten. Also da wurde nur eben genau das, was ja alles so harmlos ist, aufgezeichnet, mit wem da jetzt telefoniert wurde und wie lang. Also das war sogar jetzt noch ohne Bewegungsdaten. Das waren wirklich nur die Verbindungsdaten sozusagen. Genau, also Headshop ist halt so im Slang so der typische Kiffer-Shop oder Hanfladen oder wie auch immer. Das immer so als Info. Genau, das sind so die Sachen, die du halt nur aus diesen Metadaten rausfindest. Also gerade wenn du gerade sagst, so medizinische Einrichtungen, da gibt es ja auch meistens Durchfallnummern, dann siehst du halt genau, wenn der für einen pharmazeutischen Betrieb da irgendwie anrufst, der halt, keine Ahnung, Prothesen macht, das ist halt die Durchfall 04, dann weißt du halt, okay, es geht halt irgendwie um Prothesen. Wenn du halt 05 anrufst, geht's halt irgendwie um Multiple Sklerose oder wie auch immer, gell? Das heißt, du kriegst also schon relativ, also du kriegst, eigentlich kannst du mit den Daten, mit diesen Metadaten, eigentlich brauchst du keine Gesprächsinhalte, weil du kannst eigentlich schon zu 90% das Leben reingucken. Und wenn du noch die Bewegungsdaten dazu hast, ey, du bist dann quasi schon total transparent. Aber die Regierung sagt ja hier, ist ja nur für 4 Wochen gespeichert, gell? Aber, geht ja noch weiter, 10 Wochen lang wird gespeichert, also Mobiltelefone, Rufnummer der Gesprächspartner, Datum, Uhrzeit und Dauer des Anrufs, also schon sagt es. Genau. Versand- und Empfangszeitpunkt von SMS und MMS. Im Internet wird ja nur die IP-Adresse gespeichert. Und die Dauer und Vergabe einer IP-Adresse, also wenn du halt die so unter Zwangstrennung leidest oder Zwangstrennung leidest, ist natürlich auch cool. Wenn du natürlich dann so einen 24-Stunden-Disconnect hast, dann die Geschichten halt, wer wann die IP hatte. Da frage ich mich auch, ob das dann genauso gut funktioniert wie bis dato mit den Providern, wo sie teilweise die Daten und das Datum und die Uhrzeit falsch haben, weil sie irgendwie da falsch erfassen, weil sie es ja für ihre Abrechnungszeitpunkte ja eigentlich brauchen und da total der Murks rauskommt. Aber das ist ein anderes Thema. Wo sie ja ganz freundlich zu uns sind, ist ja keine Speicherung, gell? Inhalte der Kommunikation, wie wir schon sagten, allein durch die Metadaten weißt du schon genau, was los ist. Also wenn jemand irgendwie 8-mal am Tag zu so einem Headshop geht, dann ist der bestimmt nicht dabei, nur Hanf-T-Shirts zu kaufen, sondern das ist dann, kann man sich dann, sag ich mal, zu 80% schon ausdenken, was der da macht. Dann auch total geil, war ja so eine Argumentation, dass die ja nur, wie war das für eine Argumentation? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wie war denn das? Scheiße, das fällt mir nicht mehr ein. Irgendwie haben sie das Thema E-Mail separat betrachtet, weil das irgendwie eine gängige Kommunikation ist. Ich weiß gar nicht, was der Wortlaut war. Und der ist davon wohl ausgeschlossen. Also Internetverbindungen werden sozusagen, sind davon betroffen, aber E-Mail-Kommunikation angeblich nicht. Weil es wohl bei denen in eine andere Kategorie fällt, wo ich mir denke, so, das riecht doch schon wieder so, dass sie das Thema Internet und Kommunikation im Internet nicht verstanden haben. Ja, das ist total klar. Die kennen das wahrscheinlich eben, also jetzt auch die zuständigen Politiker und vielleicht sogar zuständigen Lobbyisten, die schreiben halt den ganzen Tag ihr ganzes Kommunikation über E-Mail. Da haben die halt einen direkten Bezug wahrscheinlich zu und sehen das so ein bisschen eben wie Post. Und genau, das ist auch, halt dann für die was anderes auch. Also einfach die Entscheider selbst, die werden wahrscheinlich, gut, das benutze ich irgendwie jeden Tag, das ist ja wie Post, das muss ja irgendwie geschützt sein so. Und das muss dann ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, sollen auch ähnliche Rechte eben für Mail gelten wie einfach fürs Briefgeheimnis, ne? So ungefähr. Und genau, eben das war einfach die Idee, das eben irgendwie gleichzusetzen. Ist halt technisch gesehen total Schwachsinn, weil in so einem Briefumschlag ist es noch wesentlich schwieriger reinzugucken als in so eine Mail. Genau. Also außer es halt gekryptet. Ja gut, heutzutage ja auch nicht mehr. Also heutzutage gibt es ja, man hat ja gesehen, schon in den 50er Jahren, was für Technik es gab für sozusagen das Öffnen von Briefkuverten und Lesen von Briefen. Also ich glaube, heutzutage wird es technologisch jetzt auch nicht schwieriger aber sein. Zumindest aber zumindest der Transport, also zumindest die Post müsste es wissen. Und bei einer Mail ja jetzt nicht zwingendermaßen, wenn du einfach irgendwo Traffic ausleitest, an irgendeinem großen Knotenpunkt, eben, wir haben ja mitbekommen, was da so am D6 unter anderem lief und, also wenn einfach groß Rohdaten ausgeleitet werden, dann kannst du da direkt die Mail rauslesen. Du musst nicht noch irgendwo hinlaufen und dir einen Crypto-Key oder so besorgen. Und halt. Was auch total cool ist, also total wieder auch grotesk ist, es gibt keinen Abruf von Verkehrsdaten von Berufsgeheimnisträger. Also ein Berufsgeheimnisträger ist sozusagen, keine Ahnung, ein Rechtsanwalt, ein Journalist und so weiter. Die Frage ist halt, wie kriegen sie das Pattern gematcht? Das heißt, also die kriegen ja noch nicht mal hin, das Land zuzuordnen, so, aber wo sollen die denn dann wissen, ob das ein Berufsgeheimnisträger ist? Ich meine, da war ja auch, das hat man ja in dem NSA Untersuchungsausschuss da, beziehungsweise im BND-Untersuchungsausschuss ein bisschen mitbekommen, als es dann darum ging, ja, wegen der G10-Gesetzgebung, wie kriegt er denn überhaupt mit, ob das jetzt ein genau. Deutscher ist oder nicht? Da wurde da ein bisschen rumgedruckst irgendwie mit, ja, wenn er eine .de E-Mail-Adresse hat, hieß es dann irgendwie. Und also das kriegen die noch nicht mal auf die Kette. Die werden es auf keinen Fall hinkriegen, sauber zu unterscheiden, was jetzt ein Jurist ist. Also wahrscheinlich wird es dann so laufen, dass die Leute vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwo ihre Mailadresse zu registrieren, was man dann auch nicht unbedingt will. Also dass du dann, weiß ich nicht, dem BND oder irgendeiner entsprechenden Stelle schreibst, ja, sehr geehrte Damen und Herren, das ist hier mein Kommunikationsweg für meine beruflich geschätzte journalistische Tätigkeit, genau. Also meine geschützte Kommunikation hier nach Paragraph bla bla und bitte das nicht abhören. Aber da wäre mir auch eher mulmig. Ich würde denen so wenig über den Weg trauen, dass ich davon ausgehen würde, dass sie dann da explizit reingucken würden, gerade wenn man eben Aktivist ist oder eben irgendwie Anwalt für Snowden oder Co., dann sagst du denen ja auch noch, wo sie gucken müssen. Nee. Das ist ja gerade das Geile, weißt du, in Deutschland ist es dann, also kannst du sagen, kommst du sozusagen auf die Whitelist oder wirst geblacklistet sozusagen und dann ist ja ganz schön, dann haben sie ja schon einen guten Datensatz für ihre befreundeten Geheimdienste, weil sie sich à la GCHQ und wie sie alle heißen, zu sagen, guck mal hier, ey, wir dürfen es ja nicht machen, aber wir können, genau, wir haben hier gerade so einen USB-Stick verloren mit so einer Whitelist drauf, ihr könnt doch mal gucken, was ihr über eure Kanäle da abfischen könnt. Also ist total Schwachsinn. Also ich frage mich allein schon, was man dabei denken muss, wenn man denkt, man kann Berufsgeheimnisträger da irgendwie extrudieren und vor allem in Echtzeit. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung, meine journalistische Tätigkeit jetzt irgendwie aufnehmen würde? Ne? Das heißt, keine Ahnung, ich gehe zu einem Presseverband und sage, hey, hallo, ich bin irgendwie sowas ähnliches wie ein Journalist, gib mir mal so einen Presseausweis. Bin ich dann, wenn ich so einen Presseausweis habe, ab sofort, ab diesem Zeitpunkt, bin ich dann ein legitimierter Journalist und das heißt, ich könnte dann dürfte dann zu den Berufsgeheimnisträgern gehören. Also bei Rechtsanwälten und so weiter verstehe ich das alles ja noch. Aber was ist halt jetzt bei den Journalisten? Das ist ja auch so ein schnelllebiges Geschäft, gell? Heute warst du noch Journalist, morgen bist du, keine Ahnung, Fischer oder Angler. Und ab wann bist du das nicht mehr? Oder wann bist du denn kein Berufsgeheimnisträger mehr? Ja, oder? Also ich finde halt keine die Diskussion, Ahnung, die ist quasi hinfällig, weil einfach sobald man anfängt, so Infrastruktur aufzubauen, ist es zumindest in Deutschland so, dass man den zuständigen Apparaten, also den Geheimdiensten in dem Fall, einfach nicht trauen kann, sich da an das Rahmenwerk zu halten. Das ist halt, man sieht ja immer, was für Auslegungen die haben. Es gibt dann immer Wege, da irgendwie dran zu kommen. Und eben, also da finde ich, die ganze Diskussion ist alles hinfällig. Man muss eben wirklich, es gibt einfach kein vernünftiges, legales Rahmenwerk in Deutschland, irgendwie so Überwachung zu machen. Einfach weil auch die Erfahrung ja offensichtlich zeigt, dass sie das nicht interessiert, was da gesetzlich vorgeschrieben ist. Teilweise kann man dann drüber streiten, ob es jetzt juristisch strafbar ist oder was. Ich bin kein Jurist, aber es ist ja offensichtlich, dass die Intention, meinetwegen unserer Grundgesetze, ist ja relativ klar. Oder auch die Intention des Briefgeheimnisses oder Fernmeldegeheimnisses. Also dass da offensichtlich auch absichtlich gegen verstoßen wird und dann irgendwie mit so ganz merkwürdigen Auslegungen oder auch eben diese ganze G10-Sache und das, also da ist einfach zumindest von meiner Seite das Vertrauen einfach total weg. Sobald die irgendwie die Infrastruktur haben, um da Daten auszuleiten, unkontrolliert, also unkontrolliert durch eine etwas vertrauenswürdigere Gruppe, würde ich der Sache nicht trauen, würde ich davon ausgehen, dass sie einfach alles nehmen. Das machen sie in den USA auch so. Das wird hier nach Möglichkeit wahrscheinlich auch so gemacht. Und ich meine, man sieht ja auch, mit welcher Persistenz die hier immer wieder diese Vorratsdatenspeicherung fordern, andauern, zum Glück gegen die Wand rennen. Ich hoffe dieses Mal auch wieder, obwohl es ja nicht danach aussieht, aber das ist einfach, die sind total unbelehrbar. Das geht nicht. Das sehe ich ganz genauso. Ich denke, das Thema können wir jetzt gar nicht auch in der Breite diskutieren, sonst wird natürlich auch fünf Stunden draufgehen. Ich habe auch die entsprechende Vorbereitung, weiß nicht genau, was da an Rechtskram. Da haben andere schon getan. Also ich kann auch nur wir verlinken da definitiv die Geschichten von netzpolitik.org und die Berichterstattung von Golem und Heise, die sind wirklich sehr, sehr interessant. Also gerade Netzpolitik ist super geil. Das werden wir verlinken, da kann man auf jeden Fall nochmal nachforschen. Ich habe das Papier nochmal rausgesucht und auch nochmal verlinkt. Das ist ganz gut. Das sind, glaube ich, 14 Seiten, wo man nochmal die ganzen einzelnen Punkte nochmal erklärt worden sind. Ich habe jetzt nur kurz diesen Schnellabriss dazu gegeben. Und da steht es alles immer ganz detailliert drin. Das ist ja das Schöne. In Deutschland wird das ja alles schön detailliert beschrieben. Da sind auch so ein paar Passagen drin. Mal durchliest, denkt man sich, ey Leute, ihr habt das Internet nicht verstanden und probiert jetzt irgendwie hier eine Gesetzgebung zu machen und eine Vorratsdatenspeicherung zu machen. Es ist echt, das kannst nicht eins in eins zusammenzählen. Das ist, kriegst du echt Zustände. Also es ist wirklich lohnenswert zu lesen und erschreckend, dass solche Leute halt dann probieren halt Gesetzgebung einfach durchzuprügeln, wo man sich denkt, da muss man wirklich total lernresistent sein. Also ist echt unglaublich. Also ich hoffe, dass wir nicht so weit kommen müssen, dass wir wieder vom Bundesgerichtshof klagen müssen und den Leuten nochmal da Vernunft beizubringen. Ich hoffe, dass wir diesmal in der Iteration schon irgendwie vorher das Ganze stoppen können. Also da ist definitiv sich hinter die verschiedenen Datenschutz und ja, Daten, na, was wollte ich gerade sagen, Daten, ja, Aktivitätsvereine halt hinzuherzustellen, wie die CCC, wie EDRI zum Beispiel. EDRI, genau, AK, Vorratsdatenspeicherung, CCC und alles, was dazugehört, um halt da dagegen zu kämpfen, weil das will man nicht. Das ist echt so grotesk, dass man es eigentlich nicht haben möchte. Also wie gesagt, in dem Zusammenhang kann ich auch nochmal das Bruce Schneier Buch empfehlen. Da steht jetzt bisher, also ich habe es noch nicht durchgelesen, aber so die ersten paar Kapitel, nichts drin. Was mich jetzt wahnsinnig überrascht, aber es ist vielleicht auch ein guter Geschenktipp irgendwie, wenn man andere Leute hat, wo man weiß, die sind allgemein dem Thema ein bisschen zugänglich, haben aber jetzt nicht so wirklich Ahnung. Das kann man ganz gut lesen, also auch ohne großartig Vorwissen, und das ist also ein allgemein ganz gut lesbarer Text. Da wird eben relativ gut drauf eingegangen, was das denn so heißt, so ein Handy, wenn man das den ganzen Tag mit rumträgt, was da so an Daten anfällt und was man da an Rückschlüssen rausziehen kann. Und es gibt auch hinterher eben noch so in einzelnen Kapiteln erklärt, was der wirtschaftliche Nutzen ist, diese Daten zu erheben, was der Nutzen für den Staat bzw. für die Geheimdienste ist, diese Daten zu erheben, wie sich da so eine Art unheilige Allianz gebildet hat zwischen Wirtschaft und Staat, warum die sich gebildet hat, also was die für gemeinsame Interessen haben, und am Ende dann so ein bisschen, was man vielleicht tun kann. Also es ist ganz, ganz interessante Lektüre. Ich finde es auch ganz gut, weil es halt so geschrieben ist, dass man das auch versteht. Also es ist ein Buch, das kannst du auch, sage ich mal, jetzt keinem Nerd in die Hand geben. Und ja, der versteht es. Das ist echt, also ich finde, das macht da wirklich gut, das Ganze so zu beschreiben, dass es jetzt auch, sag ich mal, politisch-technisch interessierter oder gesellschaftspolitisch-technisch interessierter Mensch irgendwie gut verstehen kann, jetzt ohne einen großen technischen Background zu haben, sondern du liest es durch und du verstehst es, das ist super beschrieben. Wir werden das Buch nochmal verlinken in den Shownotes. Also das ist auf jeden Fall ein cooler Page-Turner. Ich denke, für uns wird jetzt nichts Neues drinstehen, so an Facts. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. So interessant ist immer eben, wenn dann zwischendurch wirklich auf konkrete Studien verwiesen wird. Man hat natürlich, wenn man in dem Bereich argumentiert, ist es eben immer am besten, wenn man sagen kann, aber guck mal hier, da haben die eine Studie gemacht und genau diese Information konnten die da rausholen. Und das ist natürlich wesentlich besser, als wenn man sagt, ja, ist doch klar, das und das kann man da rausholen. Sondern wenn man wirklich sagen kann, ah, hier, guck mal, Paper, da irgendwie, da haben Leute was versucht und einen Versuch gemacht. Und also das ist eben an konkreten Belegen quasi für die üblichen Argumentationsstränge, ist das ganz interessant. Ja, das ist also sehr zu empfehlen, das Buch. Ist auch irgendwie dieses Jahr rausgekommen, ist relativ neu noch. Letzte Woche, glaube ich. Also ich hatte das vorbestellt. Ah, okay. Und ich glaube, es ist auch aktuell zumindest bei Amazon ausverkauft. Aber ich weiß nicht, als E-Book kriegt man es noch und wahrscheinlich demnächst dann auch wieder gedruckt. Okay. Und du hast es als Hardpaper? Ich habe das ja hier als Hardcover. Das sieht so aus. Das ist allerdings im Moment, glaube ich, nur auf Englisch verfügbar. Also ich glaube, weiß nicht, ob eine deutsche Übersetzung geplant ist. Und du liest es echt aus diesem Hardcover-Buch, also ich bin ja da total völlig weg davon gekommen. Von diesem. Ja, normalerweise, ich habe auch fast nur noch, zumindest an Unterhaltungsliteratur, lese ich fast nur noch E-Books. Ich weiß gar nicht genau, warum, ich glaube, ich habe mich verklickt, als ich das vorbestellt hatte, ich weiß nicht. Es war, glaube ich, direkt hintereinander mit dem Kindle-Link und ja. Aber also so Fachliteratur hole ich mir immer noch als Hardcover, weil ich dann Monitor weniger in Benutzung habe. Sonst muss ich auf einem Monitor das E-Book aufmachen, wenn ich irgendwo was nachgucke. Okay, macht Sinn, klar. Gut, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, über das IT-Sicherheitsgesetz. Also gerade ist ja hier total die IT-Themen bei uns in der Politik. Und das Schöne ist, es war ja nochmal eine Anhörung, war ja da, und die Anna von Netzpolitik hat das Ganze mal so mitgeschrieben, so als Live-Blog. Wir erinnern uns, Linus Neumann war ja von uns da. Und er hat da auch dazu gesprochen, hat anschließend nochmal einen Text der Stellungnahme verfasst auf der CCC-Seite und nochmal einen Blogpost. Das werden wir auf jeden Fall auch mal verlinken. Wie gesagt, das ist halt also dieses ganze IT-Sicherheitsgesetz, ich glaube, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist auch für mich mehr Wirtschaftsförderung. Man soll da irgendwie meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Das ist das Ganze, man merkt, sehr, sehr lobbyistisch getrieben. Diese Stellungnahme vom CCC, sprich Linus Neumann, ist sehr, sehr gut. Das sind 14 Seiten, die sollte man sich auf jeden Fall durchlesen. Also man glaubt gar nicht, dass die wirklich sowas planen. Also das ist auch wieder so grotesk, da denkst du dir, what the fuck, Leute, ihr habt echt ich will mich jetzt nicht drüber aufregen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert, werden wir auch immer verlinken. Ich denke, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann müssten wir auch eine eigene separate Sendung durchmachen. Und ich glaube, ich will auch gar nicht lange drüber sprechen, weil ich würde mich dann nur aufregen und anfangen zu schimpfen. Das wäre, glaube ich, keine sehr produktive Sendung. Also dementsprechend können wir da bloß auf die Sachen von Netzpolitik verweisen. Ja, da gibt es ja sehr viel gut aufgearbeitetes Material. Und also ich würde da auch, wenn dann, gerne drüber sprechen, eben wenn ich mir vorher nochmal die einschlägigen Texte da angeschaut habe. Genau. Sollen wir über Zeile 87 mal sprechen? Oder willst du kurz noch machen? Das, ja, erzähl mal, ja. Was ist da passiert? Auf Hefe wurde ein Telekommunikations-Auskunftsersuchen geleakt. Also eben das, was man dann als Internet Service Provider, wenn man irgendwelche Dienste anbietet, zugestellt bekommt, vom hiesigen Nachrichtendienst oder von der Kripo, glaube ich, wenn die irgendwie Daten von einem haben wollen. Und das ist insofern ganz interessant, dass, also den Link, den packen wir natürlich auch in die Shownotes, dass es eigentlich so eine Multiple-Choice-Form ist, wo man nur noch ankreuzen muss, was will ich denn haben und warum brauche ich keinen Richterbeschluss. Das scheint aber, also da gab es dann noch einen darauf bezogenen Leserbeitrag bei Fefe, das scheint aber noch eher die vorbildliche Form zu sein von so einem Auskunftsersuchen. In der Regel scheinen vor allem die zuständigen Polizisten überhaupt gar keine Ahnung zu haben, was da denn so drinstehen muss, und schreiben dann wohl sowas wie so einen Freitext irgendwie, ja, geben Sie uns mal bitte alles, was Sie zu Person XYZ haben, weil wir ermitteln da irgendwie. Und das ist natürlich hochgradig nicht ordnungsgemäß. Zudem. Vor allem, da ist kein richterlicher Beschluss dahinter. Ja, erstmal das. Kann ich sagen, es muss eine bestimmte Form haben. Es müssen bestimmte Informationen drin sein. Aber es gibt eben kein festes Formblatt dafür. Das heißt, ein Beitrag war eben zum Beispiel von jemandem, der da eben irgendwo bei so einem Internet Service Provider arbeitet, der eben so Auskunftsersuchen bearbeiten muss. Und die haben selber ein fertiges Formblatt eben mit so zum Ankreuzen inzwischen wohl. Einfach weil die Polizei oder die Leute, die da eben bei der Kripo wahrscheinlich diese Auskunftsersuchen stellen, weil die selber gar keine Ahnung haben, wie sowas auszusehen hat und denen dann teilweise irgendwie so Word-Dokumente mit Freitext schicken irgendwie, und dann müssen die erstmal quasi die Form zum Ausfüllen zurückschicken, dann füllen die aus und schicken die dann ausgefüllt wieder. Und also da scheint auch einfach das Personal, was da eben diese Auskunftsersuchen stellt, absolut schlecht ausgebildet zu sein. Also da ist, glaube ich, dringender Nachholbedarf, dass man den Leuten auch mal die Rechtslage da erklärt und vielleicht auch darauf hinweist, dass sie da durchaus auch haftbar sind, wenn da eben, das ist ja fahrlässig, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man da tut und irgendwie illegal Auskunftsersuchen im Wesentlichen stellt. Ich hoffe mal, dass da dieser Blog-Eintrag so hohe Wellen schlägt, dass die Zuständigen auch bei den Bundesbehörden da mal Nachsitzen anordnen für die zuständigen Mitarbeiter. Also es insgesamt ist halt sehr, in einem Rechtsstaat einfach alles nicht sehr zu lesen. Wir packen ja nochmal den Fehlverbeitrag mit rein. Also es ist halt echt grausam, wenn man denkt, halt, ich will wohnen, wir leben hier in einem Rechtsstaat, das ist halt irgendwie alles hier, also ich denke, gerade Deutschland ist ja so reguliert und so weiter. Und dann bei sowas, wo du denkst, so, ja, ich hätte erwartet, es gibt da, wie gesagt, irgendwelche Vordrucke, die man genau ausfüllen muss und bloß in Druckbuchstaben und, ne, also halt so das Übliche. Genau, richterlicher Stempel, genau. Dass genau diese Sache darfst du halt irgendwie abrufen. Aber was du im Prinzip machst, du schickst denen so eine Art Fresszettel, da steht drauf, ich hätte gern von Felix Nord Sternchen, Punkt Sternchen, gib mal bitte her. Und das ist der Grund, warum ich dafür keinen richterlichen Beschluss brauche. Also das ist irgendwie, geht gar nicht. Scheinbar oft noch gar nicht mal drauf, sondern da muss man den noch zum Ankreuzen geben. Und halt die, was eben dann auch hart ist, gerade eben wenn es um Mail geht, scheint es so zu sein, dass die dann oft gar keine definierte Schnittstelle haben, wo man dann die Daten reinschmeißen kann. Also eben keine SINA-Box bei den kleineren Sachen, sondern dass sie dann so sagen, ja, leiten Sie die Mails mal bitte in dieses Postfach weiter. Also wirklich einfach ein anderes E-Mail-Postfach angeben. Zum Teil scheint es vorgekommen zu sein, dass sie dann sagen, ja, leiten Sie mir doch die Mails von hansacker@gmx.de bitte mal auf polizeibadenwürttemberg@googlemail.com. So ungefähr. Ja, also bei irgendwelchen Free-Mail-Providern. Oh mein Gott. Und teilweise dann eben auch bei so eigenen Mailboxen. Und da ist es aber wohl passiert, dass dann der Mail-Service mal nicht erreichbar war, dass es eine Bounce-Message gab und das dann zurück an den Überwachten gegangen ist. Seitdem wohl nicht mehr so viel. Aber eben, das ist ja also Quelle, ist alles Fefe, ne? Also ich weiß nicht, das ist ja jetzt, wie gesagt, hier über zwei Ecken. Das sind jetzt nicht hier persönliche, mir zugetragene Informationen. Ja, und eben, was auch noch ganz interessant war, dass es eben Abfragen nach TKG 113 gibt, die kosten Geld. Also da gibt es dann Aufwandsentschädigung für den Provider und eben klar. TKG 112. Mhm. Die sind quasi automatisch, die laufen über so automatisch, eben hier wahrscheinlich über die SINA-Boxen auch und keine Ahnung. Genau, SINA-Boxen meistens, genau. Und es scheint so zu sein, dass da eine gewisse Faulheit herrscht, diesen Weg über TKG 112 zu gehen, weil man muss in irgendeinem Interface was eintragen. Also da hat wer geäußert, dass es scheinbar so ist, man muss einfach irgendwie eine Fallnummer oder so in irgendeinem Webinterface eingeben und dann geht das. Aber es scheint vielen Herren da zu kompliziert zu sein, die faxen lieber irgendwas oder mailen irgendwas. Übrigens, wenn sie es mailen, auch dann wohl eher unsigniert. Also so einfach so plain Mail. Und deswegen zahlt der Staat auch relativ massiv Geld für diese Auskunftsersuchen. Also hier in diesen Fefe-Beiträgen hatte ich so Zahlen gesehen, irgendwie von 16 bis 20 Euro pro Auskunftsersuchen. Dann kann man sich ja mal die Statistiken anschauen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nullen dran waren so an den Auskunft. Aber es ist schon ein bisschen Geld, was dann da auch fließt. Ne? Und das heißt, der Staat finanziert quasi oder querfinanziert die Provider. Ja, ich glaube, für die großen Provider ist das gar nicht so der Punkt. Eben, da wird das eh automatisiert irgendwie laufen und wahrscheinlich auch ein bisschen geordneter. Die Beiträge, so wie ich das jetzt hier rauslese, sind eher so von den kleineren Provider, irgendwie so kleine Anbieter. Okay, also so. Und da scheint es aber so zu sein, dass manche mehr Einnahmen durch die Telekommunikationsdienstleister anfragen, durch diese TKG-Anfragen machen, als durch ihren eigentlichen Dienst. Also das ist halt schon ein bisschen Banane. Krass, ja. Das ist doch irgendwie das krank, ist total oder? Bescheuert. Also da auch, man sieht ja, wie gesagt, jetzt mit unserer, wo man wirklich gezielt Auskunftsersuchen stellen muss, selbst das geht schon unglaublich schief. Wenn man jetzt auch noch automatisiert die ganzen Daten vorhält, das wird auch nicht besser. Die Leute werden ja nicht kompetenter jetzt. Also das ist halt. Nee, Kompetenz durchgesetzt ja, geben so oder ungefähr. Was? Das ist dann der sicher definiert und dann werden die Leute als kompetent definiert per Gesetz, genau. Genau, genau. Da kommt dann unten so eine Zeile rein, Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes sind kompetent. Genau, der hat ja mal so einen Online-Kurs besucht, den er da irgendwie dann signieren, also abklicken die musste. Die sind vom BSI zertifiziert. Genau, und TÜV. Und TÜV, genau, Usability genau. Ist, ich finde ehrlich gesagt, die Usability bei unserer Polizei ist eher schlecht. Also die würden von mir kein TÜV-Siegel kriegen. Ganz schlechtes Interface immer, wenn man mit denen redet. Ja. Das stimmt, ja. So. So, apropos schlechtes Interface. Du bist doch auch ein Kind der 80er, 90er, ja, oder? Ja, 90er, genau. Aber ich kenne die einschlägigen Medien und, ich sag mal, Kunstwerke der Zeit noch, ja. Also ich muss ja sagen, ich bin ja davon echt ein großer Fan. Also ich glaube, ich habe mir wirklich als Kind viel Scheißdreck angeguckt, muss ich einfach mal so mal zugeben. Also ich hatte ja so die ganze amerikanische Trash-Action-Seriengeschichte habe ich ja komplett durch. Also ich bin total firm in allem. Ein Trio mit vier Fäusten in Airwolf, Knight Rider, A-Team. Ich habe alles geguckt und fand alles total geil. Und das, darum lacht jetzt mein Herz so ein bisschen. Es gibt ja, das ist total geil. Ich bin drauf gekommen, ich hatte gelesen irgendwo, mal geistige Umnachtung, man liest ja auch mal andere Sachen mal, irgendwie so durch so einen Ticker, dass halt David Hasselhoff, du weißt ja, der uns die Wiedervereinigung gebracht hat und so weiter und Knight Rider und Baywatch, dass der ein neues Lied rausgebracht hat. Und ich dachte mir, what the fuck, was hat der da rausgebracht? Und das Lied heißt irgendwie True Survivor. Und ich habe so das Lied gehört, als erstes ohne Video. Und da ist mir aufgefallen, dass in diesem Lied halt so 80er Synthesizer Samples sind, plus, was ich schon sehr geil finde, plus nochmal so aus alten Computerspielen so Stimmen. Keine Ahnung, so wie man halt damals halt Sprachausgabe gemacht hat, also relativ rudimentär und klang halt alles sehr nach Roboter und Synthesizer als nach natürlichen Stimme. Und dann habe ich halt geguckt, was das so war, habe ich mir dann das Video irgendwann angeklickt und habe dann halt dieses Video dazu gesehen und es war total übertrieben geil, 80er Trash-Action, wie das halt so à la A-Team und was da alles da draußen so existierte halt war. Und habe gesehen, das Ganze kommt, ist ein Soundtrack, der rauskommt zu einem Film, der heißt Kung Fury. Also der Trailer ist total geil. Es ist halt irgendwie, ist ein Crowdfunding-Projekt. Und da gibt's halt irgendwie, die Prämisse ist halt, es muss halt wie ein 80er-Jahre-Film aussehen. Das heißt, die machen halt diesen VHS-Effekt dazu. Ich weiß, ob du das noch kennst, wo halt teilweise so die Schrift so ein bisschen verzerrt ist, weil halt das Band gerade irgendwie komisch läuft und schlecht gelesen wurde und so weiter. Und halt natürlich gibt's da ja die klassische Story, halt irgendwie ein alter Polizist, der halt Gerechtigkeit sucht und halt irgendwie suspendiert wurde und sich da jetzt irgendwie durch die Bösewichte durchkämpft. Inklusive natürlich Zeitreisen und geile 80er-Jahre-Autos, also Lamborghini Countach und so, alles zu sehen, mit geiler 80er-Jahre-Pop-Synthie-Musik, ist total geil. Und natürlich, was darf nicht fehlen, ein Superheld oder der Superheld und der Endgegner, der Endboss natürlich, gell? Und es ist halt in dem Fall halt, weil der Film halt Kung Fury heißt, ist halt der Endgegner natürlich dann Hitler. Der Kung-Führer. Der Kung-Führer. Und es ist halt echt total super geil. Also der Trailer ist total sehenswert. Ich bin jetzt schon Fan von diesem Film. Die Homepage ist ganz cool. Es gibt halt da irgendwie, du kannst noch, glaub, kannst noch plätschen für die ganze Geschichte. Du kriegst halt so noch ein bisschen Background über die Produktion des Films, was gerade läuft und ja, es aber ist halt das Release echt, also ist ja, glaube ich, offen, ne? Also es soll for free irgendwie released werden, soweit ich das verstanden habe. Genau. Also ja, ich finde das auch ein super Projekt. Interessant ist echt, was die jetzt schon an Material produziert haben. Eben, es gibt da diverse YouTube-Beiträge von denen und es gibt auch einen Beitrag, wo die so ein bisschen den Produktionsprozess featuren. Und die haben eben, was man in diesem Trailer sieht, alles von einem Greenscreen gedreht. Und das ist schon, finde ich, ziemlich cool. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von CGI und Filmtechnik, aber dafür, dass das irgendwer in seinem Büro so macht, ist das schon nicht schlecht. Also auch dann so witzige Sachen wie, dann hatten sie irgendwie nur eine Polizeiuniform und haben dann die Szenen in dem Polizeirevier nacheinander, die einzelnen Charaktere, die da rumstehen und Sachen machen, gedreht, einzeln auf dem Greenscreen und das dann irgendwie da reingebastelt. Dass es dann aussieht wie so eine Gruppe, ja, sozusagen. Also die haben alle Leute einzeln abfotografiert, abgefilmt und dann das Ganze sozusagen als Gruppenszene dann released. Genau. Das ist schon echt eine spannende Sache, also dass sie das so gut hinbekommen haben. Nicht schlecht. Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt auf den Film. Das wird auf jeden Fall super Trash-Kino. Das ist also großartig. Also ich finde, das wird heutzutage auch viel zu wenig gemacht. Also es gibt heute viele schlechte Filme, weil die sind schlecht und die wissen nicht, dass sie überhaupt schlecht sind. Aber das ist halt so geil, weil die nehmen sich halt dann jetzt selbst nicht ernst und machen halt da so geil halt Action 80er-Jahre-Style halt. Und das ist halt gemacht, total cool. Auch die Frisuren. Das ich frage mich halt. Klasse. Ich frage mich halt, ob die Leute, die so dann Ende der 90er geboren sind, da ob den Zugang dazu haben oder ob das eher so die Fokusgruppe ist. Wenn du halt ein Kind der 80er, 90er bist, dann kannst du mit was anfangen. Ansonsten findest du es halt irgendwie zwar lustig, aber nicht so cool. Ja, ich weiß nicht. Halt, ich meine, für mich waren halt VHS-Kassetten jetzt schon noch sehr normal. Also genau, ich kenne das jetzt noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man jetzt irgendwen eben Ende der 90er fragt, ob das überhaupt noch so präsent ist. Ja, gerade so, weißt du, auch diese ganze Filmgeschichte halt irgendwie, die Filme Jean-Claude Van Damme und Rambo und irgendwie... Ja, eben das typische Trash. Knight Rider. Was halt irgendwie... Das ist schade. Irgendwie, ich glaube, das ist echt ein Stück Geschichte, die sterben wird. Und darum finde ich es ja noch viel, viel geiler, dass halt jemand jetzt irgendwie 2015 jetzt so einen Film rausbringt. Und ich denke, die Zielgruppe, klar, ist natürlich alles Leute, die jetzt... die gucken sich das an. Also ich glaube, ich habe das allen meinen Freunden halt gezeigt, gesagt, total geil, da müssen wir hin, da gehen wir alle ins Kino. Wo kann ich das gucken? Ja. Genau, also ich glaube, das wird einen Massenauflauf geben, wenn wir sagen, ey, der ist jetzt irgendwie released und da gehen wir da zur 20. Szene oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob der im Kino laufen wird, das habe ich nicht gesehen, aber vielleicht eben hier, kann sein in Aachen, im Kino hier von der Kino AG, die machen irgendwie öfter so Kino-Veranstaltungen, wo sie dann irgendwie Filme zeigen, auch teilweise dann so Indie-Zeug. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man denen das mal steckt, dass die da eine Veranstaltung machen oder ansonsten eben, wenn wir uns einfach in den Club setzen und das auf unseren tollen Full-HD-Beamer packen. Ich denke auch, das ist eher eine Sache, klar, das ist nicht für Kommerz-Großkino, es ist eher für Indie-Kino gemacht. Ich glaube schon, dass du so einen kleinen Kinosaal durchaus vollkriegen würdest, 2-3 Wochen. Denke ich auch, ja, klar, aber das Problem ist halt, die großen Kinobetreiber, die wollen halt nicht 2-3 Wochen das voll kriegen, sondern die brauchen halt eine Grundauslastung. Und ich denke, das ist schon zu speziell, aber für so Szene-Kinos ist das, denke ich, super geil, das wird richtig, richtig geil sein. Also, das wird schon spannend. Ja, gut, dann sind wir sogar, glaube ich, durch für heute, ja. Genau, ich habe noch 2-3 Themen aufgeschrieben, aber ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Ja, nächstes Mal dran. Genau, also ein Oettinger der Woche hätte ich jetzt auch noch gehabt, war ja Hannover Messe und da darf man nicht vergessen, dass unser Oettinger natürlich da auch wieder aktiv war. Machen wir das nächste Mal, da gab es ein paar geile Szenen wieder von ihm, wo er wieder sein Bestes gegeben hat. Es war wieder, wo er frei sprechen durfte und das ist natürlich, wie wir wissen, die Besten, da lässt er wieder sein Bestes zur Geltung kommen, das ist total geil. Ja, gut. Gut, Großer. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank. Wir werden noch die Shownotes vervollständigen und dann wird mir nochmal dann der Vera sein Fall schicken und dann tue ich das nochmal kurz zusammenschneiden. Dann geht es auch so in die nächsten Tage schon als Podcast online. Das Video ist ja dank Hangout eigentlich sofort dann direkt schon verfügbar. Genau, das ist ganz cool für Leute, die das als Video sich angucken wollen. Nach wie vor werden wir halt beide Formate machen, also Video und Audio. Ich bin ja eher Fan so von diesem Podcast und das Video ist ja nur so ein ja, ist ein Experiment und ich finde es einfach angenehmer, wenn man schon nicht gemeinsam im gleichen Raum sitzt, wenn man sowas über Distanz macht, wie wir es machen, dann per Video ist es eigentlich irgendwie doch noch angenehmer als nur per Audio. Achso, ja, genau, apropos Video. Ich hatte noch überlegt, mal ein bisschen mutig eine Art Programmiertutorial für diverse Frameworks noch mitzumachen, eben über Video wäre das dann natürlich, eben sonst sieht man ja keinen Quellcode. Und hatte überlegt, eben das einfach mal auszuprobieren, vielleicht übernächste Woche irgendwie an den Podcast gehangen oder so, müssen wir mal gucken. Gerne. Über das PIN-Framework, eben das ist von Intel so ein Framework, womit man Applikationen tracen kann. Also da kann man eben in Applikationen Sachen hooken. Also kann sagen, ich möchte zum Beispiel jede Call-Instruktion haben und möchte dann irgendwie mit den Infos, die mir da rausfallen, also zum Beispiel möchte ich einen Trace auf alle gecallten Funktionen machen und von wo die gecallt wurden und mit welchen Argumenten. Oder ich möchte wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Verifizierungsalgorithmus für ein Passwort habe, der über die Laufzeit der Verifizierung eingreifbar ist, kann ich dann zum Beispiel, oder über die Anzahl der Branches angreifbar ist, kann ich dann zum Beispiel mir Statistiken bauen, über wie viele Branches in dem Programmcode passieren, wenn das irgendwie so Stack-Machine-mäßig ist, und kann dann da über die Anzahl der Branches quasi so einzeln meine Stellen in einem Passwort brute-forcen oder so, das kann man damit zum Beispiel auch machen. Und also da kann man sehr viel spannende Sachen mitmachen. Und da würde ich eben vielleicht dann nächste Mal so eine kleine Introduction geben, weil das da gibt's nicht so super viele Tutorials und gerade der Einstieg ist da eher hart, weil da nicht so viel Material da ist. Aber da fände ich es sehr interessant, wenn potenzielle Hörerinnen und Hörer da in den Comments mal kurz schreiben, ob das generell von Interesse wäre oder ob das eh keiner hören würde. Also das wäre interessant, da so allgemein so ein Interessens-Survey so ein bisschen so mitzubekommen, ob das überhaupt Leute interessiert oder ob das eh nichts ist, was interessant ist. Ich denke genau, da sollte man einfach mal die Hörer fragen. Also das ist natürlich ein geiles Offering. Du sagst, du hättest da Bock drauf und würdest da was zeigen. Also Hörer und Hörerinnen, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal Kommentar schreiben oder uns über Twitter kontaktieren oder eine E-Mail schreiben oder wie auch immer oder Rauchzeichen oder eine Brieftaube. Einfach in die Comments reinschreiben, scheiß Idee oder fände ich interessant. Genau, und dann gucken wir mal, könnte man da, Mira wird sich dann zur Verfügung stellen, dass er mal da praktisch ein Videotutorial macht, beziehungsweise ein Videopodcast. Man kann natürlich auch dann die Funktion von diesem Hangout on Air nutzen. Das heißt, Leute können auch Fragen stellen. Man kann da auch gleich kommentieren dazu. Ich denke, es könnte eigentlich ein ganz cooles, ein cooler Versuchsballon sein. Ich denke, die Thematik ist extrem interessant, wie du schon sagtest. Es gibt da wenig Material, wie man sich da reinlesen oder einsteigen kann. Und natürlich, wenn du jetzt schon Erfahrung hast, wäre natürlich super geil, wenn du das einfach mal weitergeben könntest. Ja, eben am interessantesten wäre es natürlich, wenn tatsächlich Leute auch interaktiv mitmachen könnten. Wir werden den Termin dann im Voraus bekannt geben und dann eben mal schauen, mal einfach ausprobieren, denke ich mal einmal, wie viel Resonanz dann da ist. Ja, und dann vielleicht eben ähnliche Sachen in Zukunft auch tun. Also da kann man da viel machen. Da kann man zum Beispiel mal so ein IP-Tables-Tutorial machen oder irgendwie PF oder wie setze ich ein BSD auf? Oder ja, ist vielleicht ein bisschen lang, aber eben ähnliche Sachen oder eben auch programmierbezogene Sachen, irgendwelche Frameworks oder mal so ein OpenMP Einstiegs-Tutorial irgendwie, wie parallelisiere ich meine Programme mit OpenMP oder, also da gäb's glaube ich, relativ viel, eben wenn das Interesse da wäre. Genau, ich denke, das sollte man einfach mal abfragen. Ich hätte da richtig Lust drauf, also ich hätte auch sehr, sehr stark Interesse dran. Also wenn unsere Hörer da draußen da auch gerne Interesse dran hätten und dann das Ganze sich oder auch sogar interaktiv mitmachen möchten, können wir es nur anbieten, dass wir sowas gerne aufsetzen würden. Einfach mal als Test und probieren mal, wie läuft's, und dann holen wir uns mal Feedback von euch, war es gut, war es schlecht, zu schnell, zu langsam, mehr Aktivität, weniger. Da können wir einfach uns mal rantasten, vielleicht kommen wir da ja auf einen coolen Dialog, der für beide Seiten Spaß macht. Ja, das wäre super. Okay, gut. Dann war es das, glaube ich, jetzt für heute dann auch endlich. Es wird etwas länger geworden. Genau. Naja, weißt du, wie es ist. Oh Gott, 200 Stunden. Wenn wir ins Reden kommen, dann. Okay, also Respekt für alle, die sich jetzt hier bis zum Ende durchgequält haben. und ja, auch die euren Podcast bis zum Schluss durchgehalten haben. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback, Kommentare, wie auch immer. Probieren dann, wie gesagt, in 14 Tagen wieder einen Termin zu machen mit dem Podcast vorneweg und dann mit diesem Tutorial hinterher. Sagt uns einfach, ob da Bock drauf habt und dann gucken wir, wie wir das Ganze dann genau organisieren. Alles klar. Super, Mira, dann vielen Dank. Gerne, und bis bald. Ciao.